بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أن الله سأل أبا مسلم هات سجن الله سيكون هاي بمهات شكاية وفيت محمد صلى الله عليه وسلم Ich bin Zeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah. Ich bin Zeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet und wir es niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wer von Allah Azza in die Irre geleitet wird, ist irre geleitet und wir es niemanden finden können, der ihn recht leitet. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns zu Beginn dieser Sitzung Ikhlas gibt, sodass wir nur für ihn sprechen, subhanahu wa ta'ala, und nur sein Angesicht anstreben und nur seinen Zufriedenheit haben wollen, den ersten, der zum Stande ist und den ersten, den wir darum zu bitten haben. Wir sind heute angekommen, liebe Geschwister, beim Punkt 20.3, wo es um einige Scheinargumente jener geht, die den Weg der Deutung folgen. Also Ahlu al-Ta'wil al-Mu'awwila oder al-Mu'awwila, Dinge, die Ta'wil machen. Es geht im Folgenden darum, nachdem wir kennengelernt haben, wie wir selbst zu glauben haben an die Namen, Eigenschaften Allahs und das auch an einigen Beispielen Koran Karim festgemacht haben, stellt sich nun die Frage, welche Argumente haben diejenigen Menschen, die der Ahl Sunnah Jama'ah vorwerfen, dass sie hier diesbezüglich einen Irrglauben vertreten, und wir möchten uns ein paar ihrer Argumente anschauen, von denen sie behaupten, dass wir selbst Ta'wil machen. Und das erste Scheinargument ist, sie sagen, Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, selbst habe Ta'wil gemacht. Und er ist euer Imam, der Imam von Al-Sunnah al-Jama'ah. Und wenn er selbst Ta'wil gemacht hat, dann sei dies ein Beweis dafür, dass der Ta'wil der Weg der Sunniten ist. Sie sagen, Imam Ahmad habe dreimal sich des Ta'wils bedient. Einmal beim folgenden Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, in dem er sagte, oder dem überliefert ist über ihn, dass er gesagt haben soll, Al-Hajaru yaminullahi fil ard. فَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ بَيْعَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَلَمَ الْحَجَرْ فَقَدْ بَايَعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Auf Deutsch, der Stein, der gemeint ist der schwarze Stein, der Kaaba, der Stein ist die rechte Hand Allahs auf Erden. Wer darum den Treueeid gegenüber dem Propheten, gegenüber dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam nicht mitbekommen hat und dann den Stein berührt, der hat damit seinen Treueeid gegenüber Allah und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam geleistet. Imam Ahmad soll gesagt haben, es ist hier nicht die Hand Allahs gemeint, sondern der Eid gegenüber Allah jenes Menschen, der den Stein berührt. Der zweite Scheinargument ist, bezogen auf Ahmad, sie sagen, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Inna quluba bani adama kullaha baina isba'ayni min asabi' ar-Rahman, ka qalbin wahidin yusarrifuhu kayfa yasha. Die Herzen aller Kinder Adams sind zwischen zwei der Finger des Alabamas, so als ob es nur ein Herz wäre. Er verfügt über ein jedes so, wie er es will. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala soll gesagt haben, gemeint ist seine vollkommene Verfügungsgewalt über die Menschen und nicht wahrhaftige Finger. Das dritte Argument in Bezug auf ihn ist der Hadith, Inni ajidu nafas ar-Rahmani min hahuna. Und ich übersetze jetzt das Wort nafas so, wie die Gegner das übersetzt oder erklärt haben. Und dann heißt es in dem Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, ich spüre den Atem des Al-Abamas von hier oder von dieser Richtung. Und er soll gesagt haben, mit dem Atem sei hier der Sieg gemeint, und dabei handelt es sich um eine Deutung. Erstens einmal der erste Hadith, bei dem es geht um den schwarzen Stein und dass dieser schwarze Stein die Hand Gottes auf Erden sei. Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala sagte, dieser Hadith ist nicht authentisch. Ibn al-Arabi rahimahullah ta'ala sagte, dieser Hadith sei falsch. Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagte rahimahullah ta'ala auch, dass dieser Hadith nicht authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam überliefert worden ist. Und wenn dies der Fall ist, dann brauchen wir eigentlich gar nicht weiter reden über den Hadith. Und wenn ein Hadith nicht authentisch ist, dann brauchen wir auch nicht uns lange damit aufhalten, was wir davon an Aqida-Aspekten ableiten können oder nicht. Denn unsere Aqida dürfen wir nur aufbauen, auf authentischen Belegen. Aber wir sagen, angenommen, dieser Hadith sei authentisch, wie sollen wir auf diese Sache antworten? Erstens einmal, wenn jemand behauptet, dass Imam Ahmad rahimahullah ta'ala diese Sache gesagt hat, dann muss er den Beweis dafür erbringen, dass Imam Ahmad diese Aussage getroffen hat. Und er muss uns anhand einer authentischen Überlieferungskette bis Imam Ahmad rahimahullah ta'ala zeigen, dass dieser Imam diese Aussage getroffen hat. Ansonsten könnte ja jeder sagen, was er will. Deswegen haben manche Gelehrte gesagt, al-Isnad min ad-Din, das heißt, die Tatsache, dass man eine Aussage einer Person anhand einer Überlieferungskette zuschreiben muss, gehört zur Religion. Denn wäre dies nicht der Fall, dann würde jeder sagen, was er will. Und Imam Ahmad rahimahullah ta'ala hat diese Aussage nicht getroffen. Und wenn jemand sagt, er hat sie getroffen, dann soll er das Gegenteil dazu beweisen. Erstens. Zweitens, der Hadith selbst weist darauf hin, dass hiermit nicht wirklich die Hand Gottes gemeint ist. Aus mehreren Gründen. Erstmal was den Text angeht, einmal auch ein logischer Grund. Was den Text angeht, er sagte nicht, Al-Hajaru Yaminullah. Dann wäre es ein Beweis für diese Aussage. Dann hieße es nämlich, der schwarze Stein ist die Hand Gottes oder die rechte Hand Gottes, die rechte Hand Allahs. Das hat er aber nicht gesagt, sondern im Hadith heißt es, die rechte Hand, der schwarze Stein ist die rechte Hand Gottes auf Erden. Und gerade dieser Ausdruck auf Erden zeigt, dass eben nicht hiermit die Hand Gottes im Himmel gemeint ist. Und nicht damit die Eigenschaft Allahs subhanahu wa ta'ala gemeint ist. Und das heißt also, der Verlauf des Hadiths selbst weist darauf hin. Und wenn der Sprecher selbst uns gesagt hat, was er meint, dann haben wir kein Recht zu sagen, dass er etwas anderes meinte, als er selbst gesagt hat. Und wie gesagt, wenn der Hadith nicht authentisch ist, brauchen wir uns auch nicht länger damit beschäftigen. Der zweite Hadith, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, die Herzen der Kinder Adams sind zwischen zwei Fingern, der Finger des Al-Abanas, als wären sie ein einziges Herz. Das heißt, hinsichtlich der Einfachheit Allah subhanahu wa ta'ala für ihn, die Herzen zu wenden, die Herzen zu steuern, alle Herzen der Kinder Adams, für sie hin ist es so, als wäre es nur ein einziges Herz, so einfach ist es für ihn, subhanahu wa ta'ala. Und er verfügt darüber, wie er will. Und hier, diejenigen, die Ta'wil machen, sie haben vorgeworfen, gesagt, wenn hiermit gemeint ist, dass die Herzen der Kinder Adams sich zwischen zwei Fingern, der Finger des Alabamas befinden, dann bedeutet dies wortwörtlich, dass eben Allah subhanahu wa ta'ala mit seinem Wesen, mit seinen Fingern in den Brüsten der einzelnen Menschen ist. Und sie haben gesagt, das glaubt ihr nicht und glauben wir auch nicht. Und deswegen ist es glaubt ihr selbst ein Ta'wil in Bezug auf diesen Hadith. Denn ansonsten würde es ja bedeuten, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Finger tatsächlich die Herzen der Menschen berühren in der Brust des einzelnen Menschen. Und das glaubt ja niemand. Erstens einmal sagen wir glauben an das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, denn die Finger Allahs subhanahu wa ta'ala sind nicht so wie die Finger des Menschen und sie kommen in diesem Hadith vor und auch in anderen authentischen Hadithen in den Sahih-Werken vor und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie nicht uminterpretiert und auch die Sahaba haben sie nicht uminterpretiert, sondern sie haben ihren Finger zugeschrieben, die ihm geziemen subhanahu wa ta'ala, ohne dass sie sich davon eine Vorstellung gemacht haben, ohne dass sie gesagt haben, dass die so sind wie die Finger eines einzelnen Menschen. Und der Hadith selbst weist auch darauf hin, wo Allah Azza wa Jalla gesagt hat, dass er die Geschöpfe am Tag der Auferstehung auf seine einzelnen Finger macht, wie es im Hadith in Sahih Bukhari heißt. Und deshalb ist sogar eine Angelegenheit gewesen, die sogar die Juden gewusst haben, daran geglaubt haben und auch die Muslime gewusst haben, daran geglaubt haben. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat bestätigt das, was die Juden darüber gesagt haben. Wie dem auch sei, ihre Angst hier mit einem ihr Vorwurf, dass dieser Hadith gemäß der offensichtlichen Bedeutung bedeuten würde, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen berührt und seine Herzen berührt, diese Sache weisen wir von uns, denn wenn sich eine Sache zwischen zwei Dingen befindet, heißt es noch lange nicht, dass hier eine Berührung stattfindet. Heißt es noch lange nicht, dass eine Berührung stattfindet. Denn Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns im Quran al-Karim in der Surah al-Baqarah 2,564, er sagt: وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Er sagt, und die Wolken, die zwischen Himmel und Erde dienstbar gemacht sind. Die Wolken, die zwischen Himmel und Erde dienstbar. Berühren die Wolken etwa den Boden? Nein, berühren nicht. Also auch hier das Zwischensein, auch berühren die nicht den Dach des Himmels. Insofern, das Berühren ist keine Erfordernis, wenn man sagt, eine Sache ist zwischen einer anderen. Wenn aber jemand jetzt sagt, mit dem Hadith ist gemeint, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier seine Verfügungsgewalt zum Ausdruck bringt, das ist, sagen wir, das ist eine Sache, die sich aus dem Wortlaut deutlich ergibt. Und das ist das, was du letztendlich verstehen sollst, dass Allah subhanahu wa ta'ala über dich mehr Kontrolle hat, als du über dich selbst. Denn dein eigenes Herz kannst du nicht wenden, wie du willst. Aber Allah subhanahu wa ta'ala kann dein Herz wenden, wie er möchte, subhanahu wa ta'ala. Und dieser Hadith soll in dir Angst erwecken. Dieser Hadith soll dir sagen, dass du nicht über dich selbst verfügst. Deswegen sei dir nicht deiner Sache sicher. Sei dir nicht sicher, dass du jetzt Muslim bist und morgen auch wieder Muslim bleiben wirst. Sei dir nicht sicher, dass du auch als Muslim sterben wirst. Niemand kennt deinen Ausgang außer Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wenn er will, endet er dein Herz. Und wie viele Menschen hat er, Gott bewahre ihre Herzen, entweder recht geleitet oder auch ihre Geleiteten über Allah subhanahu wa ta'ala, mischen euch auf den Islam und den Iman festigen, bis wir ihn antreffen, subhanahu wa ta'ala. Die dritte Überlieferung in Bezug auf Imam Ahmad ist, rahimahullah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Ala innal iman yamani wal hikmatu yamaniya wa inni ajidu nafas ar-rahman minha huma. Das heißt, er sagte, hört, der Iman stammt aus dem Jemen, die Weisheit stammt aus dem Jemen und die Erleichterung oder der Nafas, von dem wir geredet haben, was wir als Atem interpretiert haben, der euer Herr zuteil werden lässt, stammt ebenfalls aus der Richtung des Jemen. Und das ist einfach eine sprachliche Angelegenheit, auf die ich hinweisen möchte. Das müsst ihr mir einfach glauben, so wie es ist. Denn im Arabischen kommt das Wort Nafas vor. Und das Wort Nafas, liebe Geschwister, hat nun einmal mehr als eine Bedeutung in der arabischen Sprache. Und sie haben gesagt, wenn ihr an diesen Hadith glaubt, dann müsstet ihr Allah subhanahu wa ta'ala einen Atem zuschreiben, was aber niemand gemacht hat. Und die Tatsache, dass ihr das interpretiert als eine Art Unterstützung, Hilfeleistung Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, der Prophet sagt, inni ajidu nafas ar-Rahmani min ha-huna. Das heißt, ich habe das Gefühl oder ich erwarte, dass der Nafas des Al-Abamas aus dieser Richtung kommen wird. Und sie sagen, Nafas ist doch der Atem gemeint. Aber ihr glaubt selbst nicht daran. Ihr sagt, gemeint ist damit, dass die Unterstützung aus dieser Richtung kommen wird. Das heißt, ihr habt Ta'wil gemacht. Wir sagen, nein, wir haben kein Ta'wil gemacht. Auch Imam Ahmad, wenn diese Aussage über ihn stimmt, hat er kein Ta'wil gemacht, weil das Wort Nafas besteht aus drei Buchstaben, Nun, Fa und Sin. Und daraus lassen sich mehrere Dinge ableiten. Unter anderem der Begriff Nafs kann unter anderem mit Selbst oder das Selbst oder die Seele übersetzt werden oder auch mit Nifas und Nifas bedeutet das Wochenbett, Blut oder auch Nafs auch kann auch bedeuten das Blut, ja. Die Gelehrten sagen, jedes Tier, das nicht blutet, wenn es verletzt wird, dann sagen sie, mala nafsa lahu sa'ila. Sie meinen mit Nafs das Blut. Und Nifas kann auch das Menstruationsblut gemeint sein. Und entscheidend für uns, aus diesen drei Buchstaben lässt sich auch das Wort Tenfis ableiten und Tenfis bedeutet Erleichterung oder Nafasa, das Verb bedeutet trösten und beruhigen. Und vielleicht kennt ihr ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, من نفس عن مؤمن أو عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. Das heißt, sinngemäß übersetzt, wer es einem Muslim leicht macht, wer einem Muslim eine Last in diesem Leben abnimmt, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm auch eine Last im Jenseits abnehmen. Und diese Erleichterung, das ist dieses Wort Nafs oder Nafasa. Und deswegen das Wort Nafas, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im Hadith erwähnt hat, bedeutet gar nicht zwangsläufig Atem, sondern bedeutet Erleichterung. Und insofern handelt es sich auch überhaupt nicht um einen Ta'wil. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagte, dies sind diejenigen, die vom Glauben abgefallenen, die vom Glauben abgefallenen bekämpften. Und die wissen nämlich nach der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als Abu Bakr radiallahu anhu Khalifa war, sind zahlreiche Menschen vom Glauben abgefallen, die uns davor schützen. Und er hat dann die Murtaddin, die Abgefallenen, bekämpft. Und er sagte, Sheikh al-Islam sagt über diesen Fall, dies sind diejenigen, das heißt, diejenigen, von denen der Prophet zeigte, als er sagte, die Erleichterung des Alabamas wird von dort kommen. Die Erleichterung des Alabamas wird von dort kommen. Er sagte, dies sind diejenigen, die vom Glauben Abgefallenen bekämpften und durch die der Alabama die Ängste der Gläubigen beseitigte. Nafasa. Und er hat auch extra das Wort Nafasa verwendet, rahimahullah. Wer dies aber allein auf den Stamm ausbezieht, der hat sich zu weit entfernt. Also es bezieht sich nicht nur auf den Stamm von außen, auch anderen. Aus ist ein Stamm aus dem Jemen, aus der Gegend, in die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gezeigt hat. Der Autor sagt weiterhin, so wie auch überliefert wird, dass jene der Ansar, die Muslime, die in Medina waren, die muslimischen Auswanderer aus Mekka, die Muhajirin, vom Stamm der Qahtan waren. Und Qahtan ist wiederum ein Stamm, der ursprünglich aus dem Jemen kommt. Insofern sagt er, die Erleichterung wird aus dieser Richtung kommen, aus dem Jemen kommen, ursprünglich gesehen. Und insofern ist auch die Unterstützung der Ansar eine Unterstützung der Muslime gewesen, die aus dem Jemen ursprünglich kommen, denn manche von ihnen kamen aus Qahtan, wie ich gerade eben gesagt habe. Das ist das sind die drei Scheinargumente in Bezug auf Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dann gibt es ein anderes Scheinargument. Es lautet, es ist eine Ayah im Quran al-Karim, wo Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Auf Deutsch übersetzt, das ist erstmal Surat Qaf, Surah 50, Vers 16. Allah sagte, sinngemäß, wir sind ihm doch näher als seine eigene Halsschlagader. Wir sind ihm näher als seine eigene Halsschlagader. Die Halsschlagader findet sich irgendwo hier im Hals. Wissen die Mediziner besser. Auf jeden Fall, die Mu'awwila sagen, wenn ihr an die offensichtliche Bedeutung dieses Verses glaubt, dann bedeutet das was? Dass Allah subhanahu wa ta'ala mit seinem Wesen uns näher ist, als der Mensch selbst, als die anderen Menschen um uns herum. Und das bedeutet, dass Allah azzawajal mit seinem Wesen, wie gesagt, hier bei uns ist. Und ihr glaubt nicht daran, also habt ihr selbst hier diesbezüglich Ta'wil gemacht. Das gleiche gilt für andere Ayat, wo es auch was ähnlich bedeutet. Aber wir sagen, die Antwort darauf ist einfach. Und zwar genau das gleiche, was wir gesagt haben über die Gegenwart Allahs, Ma'iyatullah, das Zusammensein Allahs mit seiner Schöpfung, wo auch gesagt haben, man kann, Allah subhanahu wa ta'ala kann mit jemandem sein, ohne dass er mit ihm am gleichen Ort ist. Und genau das gleiche oder ähnlich sagen wir in Bezug auf Al-Qurb, die Nähe Allah subhanahu wa ta'ala. Er kann einem näher sein als ein Mensch um ihn herum, ohne dass er mit seinem Wesen deswegen an diesem Ort ist. Und das ist sprachlich gültig und auch religiös in diesem Fall gültig. Und Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, sagte nämlich in Bezug auf diese Ayah, rahimahullah, also erstmal die Ayah beginnt nämlich, die Shubha, dieser Scheinbeweis, weil er beginnt so, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Okay, das ist die Ayah 5, aus Surah Qaf, ich gesagt habe. Das heißt, sinngemäß übersetzt, wir haben den Menschen erschaffen. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Wir wissen, was er, yani was in seinem, sinngemäß, was in seinem Innersten vorgeht, was er sich selbst sagt, was er sich selbst einflüstert, yani seine innersten Gedanken. Allah kennt sie. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Und wir sind ihm näher als seine eigene Halsschlagader. Und hier haben wir ein schönes Beispiel für, dafür, dass der Text Zusammenhang deutlich hinweist auf das, was ja, Allah subhanahu wa ta'ala uns sagen wollte. Denn er sagte, وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Und wir wissen, was in seinem Innersten vorgeht, und wir sind ihm näher als seine eigene Halsschlagader. Das heißt also, hier ist die Nähe mit seinem Wissen gemeint, denn die Ayah selbst weist darauf hin, also handelt es sich auch nicht um irgendeinen Ta'wil. Also wie gesagt, Sheikh al-Islam in Majmu' al-Fatawa, rahimahullah, damit ist die Nähe der Engel mit ihrem Wesen und die Nähe Allahs mit seinem Wissen gemeint. Damit ist die Nähe der Engel mit ihrem Wesen und die Nähe Allahs mit seinem Wissen gemeint. Allah subhanahu wa ta'ala gebührt das höchste Gleichnis, aber das ist zur Veranschaulichung, zur Erklärung, wenn du deine Soldaten und deine Spione hinaussendest, dann sagst du auch, ich weiß über dich sehr genau Bescheid. Aber wodurch? Indem du nämlich die Leute von dir geschickt hast und die hören dort gut zu. Deswegen die Nähe der Engel beweist, dass hier mit oder ist ein Zeichen dafür, dass hier mit das Wissen Allahs gemeint sind. Die Engel, sie hören, sie schreiben auf und sie geben es weiter, obwohl natürlich Allah subhanahu wa ta'ala auch ohne die Engel genau wüsste, was diese Menschen an innersten Gedanken haben und was sie äußern, wenn sie etwas sprechen. Insofern, liebe Geschwister, haben wir hier auch wiederum keine Form des Ta'wil, sondern wir glauben tatsächlich an die Ayah, wie sie dasteht. Weil ihr müsst aufpassen, derjenige, der hier den Ta'wil vorwirft, er nimmt nämlich nur diesen Teil der Ayah. Er sagt, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Wir sind ihm näher als seine eigene Halsschlagader. Der Textverlauf weist eindeutig darauf hin, dass es um Allah Azza wa Jalla geht. Denn er sagte, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. Wir haben den Menschen erschaffen, nicht den Menschen. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Wir wissen, was in seinem Innersten vorgeht. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ. Jetzt immer das gleiche Personalpronomen. Und wir sind ihm näher als seine eigene Halsschlagader. Aber in welcher Hinsicht sind wir ihm näher? Die Nähe muss nicht unbedingt sein, die Nähe, und das entscheidende Satz, muss nicht zwangsläufig eine Nähe sein, was den Abstand angeht, sondern die Nähe kann auch sein in Bezug auf sein Wissen. Und das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala hinweist, als er vorher gesagt hat, auf Arabisch, وَنَحْنُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ. Ein weiteres Scheinargument ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, und vielleicht ein kleiner Zwischensatz hier, auch wenn man nicht jede Sache versteht von diesen Scheinargumenten und die Antwort auf die Scheinargumente, ist kein Problem. Es reicht dir aus, lieber Bruder, dass du weißt, dass die Ahlus Sunnah Jama'a sehr wohl weiß zu antworten auf die Argumente der Asha'ira oder Maturidi oder was auch immer. Und damit du beruhigten Herzen bist und das du weißt, wenn jemand dir etwas sagt, sagst du ihm, stopp, weißt du, ich kenne mich damit nicht aus, aber bitte geh zu der Person so und so oder schau mal im Buch von Sheikh al-Islam nach, rahimahullah, oder anderen Gelehrten, die die Aqidah der Ahlus Sunnah Jama'a haben, und du wirst darin eine Antwort finden auf das, was du gesagt hast. Aber frag mich nicht, weil ich kenne mich nicht aus in jedem einzelnen Detail. Und jeder Muslim muss sich nicht in jedem einzelnen Detail auskennen. Aber es reicht zu wissen, dass er verweisen kann, damit er weiß, es gibt andere, die sich damit auskennen. Denn eine der Vorgehensweisen der heutigen Mubtadi'a ist, dass sie die Argumente der Menschen von früher nehmen, die Argumente der Scholastiker und Asha'ira von früher nehmen und diese Argumente in den Raum werfen unter unwissenden Muslimen und sie dadurch in die Irre leiten. Weil sie wissen, dass die meisten beschäftigen sich nicht damit. Und sie verschweigen dir, dass seine Argumente schon lange, vor 1000 Jahren schon längst widerlegt worden sind. Ein weiterer Scheinbeweis ist in Surat Al-Qamar, Surah 54, Vers 14. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Tajri bi'a'yunina. Es geht hier um das Schiff von Nuh, alayhi salatu wassalam. Und dann heißt es über Deutsch übersetzt, das Schiff, das vor unseren Augen dahin fuhr. Das vor unseren Augen dahin fuhr. Und sie sagen, der arabische Ausdruck Tajri bi'a'yunina heißt eigentlich, das Schiff fährt auf unseren Augen. Tajri bi'a'yunina. Und sie sagen, dieses bi, ba mit Kasra drunter, ist im Arabischen eine Präposition. Ein einzelner Buchstabe ist in diesem Fall eine Präposition. Und bedeutet auf. Auf ist auch im Deutschen eine Präposition. Und sie sagen, ihr glaubt, ihr Ahl-Sunnah Jama'ah, ihr glaubt auch nicht, dass das Schiff von Noah auf dem Auge Allahs fuhr. Sondern ihr glaubt, es war auf der Erde, auf dem Meer. Insofern macht ihr selbst Ta'wil und sagt, hiermit ist gemeint, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn sah und beobachtet. Zum Beispiel. Und wir sagen, auch dieses Argument beweist eure Unwissenheit über die arabische Sprache. Denn warum habt ihr diese Präposition bi mit dem Wort ala, das heißt auf, wiedergegeben? Das Wort bi im Arabischen, diese Präposition, hat 10 verschiedene Bedeutungen. 10 verschiedene Bedeutungen. Und selten, wie der Autor sagte, kommt bi als ein Adverb, als eine adverbielle Ortsergänzung. Yani im Sinne von auf. Und er hat ein Beispiel dafür gebracht. Aus dem Koran Karim selbst, Alhamdulillah, für diejenigen, die Arabisch sprechen, Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, in Surat As-Saffat, und das ist wie gesagt eine der schönsten Sachen beim Tafsir, dass jemand im Koran Karim an anderer Stelle ein Beispiel findet, dass diejenige Stelle, die wir jetzt gerade untersuchen, erklärt wird und erläutert. Und zwar geht es um Surat As-Saffat, Surah 37, 137, 138 Jahre. Allah sagte, وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالْلَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, ihr kommt ja an ihnen vorbei bei Tagesanbruch und bei Nacht. Begreift ihr denn nicht? Und dieser Ausdruck und bei Nacht, auf Arabisch heißt es وَبِالْلَيْلِ. Wa heißt und bi. Warum habt ihr in diesem Fall nicht auch, oder was würden wir bi hier mit ala übersetzen, wenn dann hieß es und auf der Nacht. Und auf der Nacht. Und das macht keinen Sinn. Sondern es heißt hier und bei Nacht. Also ich würde sagen, ich würde hier etwas zeigen, dass auch im Deutschen dieses bi übersetzt wird, je nachdem, was es bedeuten kann. Warum? Weil wir eine Auswahl, wie gesagt, von 10 verschiedenen Möglichkeiten haben in der arabischen Sprache und dementsprechend müssen wir das, dementsprechend interpretieren bzw. auslegen, dem, was die Sprache hergibt. Und das ist auch wiederum kein Ta'wil. Wie zum Beispiel kann auch im Arabischen bedeuten Teil von. Ja, zum Beispiel, man sagt auf Arabisch, أَخَذْتُ بِثَوْبِهِ. Das heißt, ich nahm ihn bei seinem Hemd zum Beispiel oder bei seinem Kleid. Hast du dabei das gesamte Kleid berührt? Nein, ein Teil seines Kleids hast du berührt. Und deswegen sagt man bi bedeutet hier, bei einem Teil seines Kleides. Man nennt es auf Arabisch tabriert. Und es gibt noch andere verschiedene Bedeutungen von diesem von dieser Präposition bi. Nur, wie ich gesagt habe, der Gegner nutzt deine Unwissenheit oder Unvorbereitetheit, oder wie auch immer du es nennen möchtest, aus, um dich irre zu leiten. Und deswegen die Warnung auch, dass man Unterrichte hört von Leuten, bei denen man sich nicht sicher ist, was sie einem an Glaubensinhalten vermitteln. Denn das Problem ist, wenn du in einem bestimmten Thema dich nicht auskennst, Da bist du wie ein leeres Glas. Und du weißt ja, in ein leeres Glas kannst du alles reintun und alles wird akzeptiert. Und das passiert vielen von uns, dass wir ein Thema, zum Beispiel, jemand kennt sich zum Beispiel überhaupt nicht aus in der arabischen Grammatik. Und dann kommt einer, der als Arabischlehrer vorgestellt wird und erzählt was über die arabische Grammatik. Du wirst alles glauben und schlucken. Zumindest wirst du es nicht leugnen können, weil du keine Ahnung hast. Und das Gleiche gilt auch in Bezug auf die Aqida-Aspekte, die sich sehr wohl natürlich auch auf die Sprache hier beziehen, wie wir gesehen haben. Insofern, der Ausdruck Tajri bi'a'yunina in der arabischen Sprache bedeutet eben nicht Tajri ala a'yunina, das heißt, das Schiff fuhr nicht auf den Augen Allahs, sondern vor den Augen Allahs. Und jetzt wird das erläutert mit unter seiner Obhut oder mit seiner Obhut, mit seiner Fürsorge, mit seinem Blick. Und das ist zweifellos etwas, was sich aus dem Wortlaut ergibt. Ja? Wenn du sagst, dieses Schiff fuhr dahin, während Allah es anschaute, zum Beispiel, das ist ein erfundener Wortlaut von mir, dann würde das, wenn jemand kommt und sagt, gemeint ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala es genauestens beobachtet, ja, das ist vor, weil er sieht es ja subhanahu wa ta'ala, und es ergibt sich zweifellos aus dem Wortlaut und ist kein Ta'wil. Schauen wir uns ein weiteres Scheinargument an. Und zwar geht es um den folgenden Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte auf Arabisch, das ist der Hadith, ma yazalu abdi yataqarrabu ilayha bin nawafil hatta uhibba. Auf Deutsch, mein Diener hört nicht auf, durch freiwillige Taten meine Nähe zu suchen, bis ich ihn liebe. Und wenn ich ihn dann liebe, dann bin ich das Hören, mit dem er hört, das Sehen, mit dem er sieht, die Hand, mit der er zupackt, der Fuß, mit dem er geht, und wenn er mich bittet, so gebe ich ihm, und wenn er Zuflucht bei mir sucht, dann gewähre ich ihm Zuflucht. Und ich denke, es ist eindeutig, das Problem ist wo? Wo es heißt, wenn ich ihn liebe, dann bin ich das Hören, mit dem er hört. Und das Sehen, mit dem er sieht, und so weiter und so fort. Und sie sagen, ihr glaubt ja auch, dass Tamthil haram ist. Und keiner von uns glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala wirklich dein Auge ist und dein Ohr ist und deine Hände ist. Keiner glaubt das. Also sagen sie, ihr Ahl-Sunnah habt auch in diesem Fall wieder Ta'wil gemacht. Und wir sagen, auch das stimmt natürlich nicht. Wir haben in diesem Fall keinen Ta'wil gemacht, denn es ist die offensichtliche Bedeutung dieses Hadithes, dass es damit nicht gemeint ist und auch niemandem in den Sinn kommt. Die Bedeutung, die offensichtliche Bedeutung dieses Hadith ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala denjenigen, der ihm nahe ist, in seinem Hören, in seinem Sehen und so weiter und so fort leitet, sodass die Wahrnehmung dieser Person und sein Handeln um Allahs Willen geschieht und auch gemäß dem Gesetz Allahs subhanahu wa ta'ala. Das ist die Bedeutung dieses Hadithes, sodass man sich nicht selbst auf sich selbst verlässt, sondern Allah subhanahu wa ta'ala in jeder Angelegenheit bittet, dass er einem Führung gibt. Das ist die Bedeutung der Führung, sodass man Allah subhanahu wa ta'ala ergeben ist, um seines Angesichtes willen und dabei allein auf sein Wohlgefallen hofft. Es bedeutet in diesem Fall nicht, die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala zu leugnen, denn lasst uns den Hadith noch einmal verinnerlichen. Wodurch wussten wir eindeutig, dass es hier nicht darum geht, dass Allah subhanahu wa ta'ala unser Hören ist, unser Sehen ist und so weiter und so fort, was der offensichtliche Anschein mancher Worte ist. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, hier als Hadith Qudsi, als Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er mich bittet, so gebe ich ihm. Am Ende des Hadith heißt es, wenn er mich bittet, dann gebe ich ihm. Somit bestätigt Allah subhanahu wa ta'ala, dass es hier jemanden gibt, der dient, der eine Ibadah macht. Und es gibt auf der anderen Seite jemanden, dem, für den die Ibadah verzogen wird. Also handelt es sich eindeutig um zwei unterschiedliche Wesen. Dann gibt es jemanden, der sich nähert. Und es gibt jemanden, dem man sich nähert. Und es gibt hier im Hadith jemanden, der liebt. Und es gibt jemanden, der geliebt wird. Und es gibt im Hadith jemanden, der eine Bitte hat. Und es gibt jemanden, dem, der diese Bitte gewährt. Es gibt jemanden, der Zuflucht sucht. Und es gibt jemanden, der die Zuflucht gewährt. All diese Texte, all diese Aussagen sind Teil des Hadithes. Und wenn du jetzt anfängst zu sagen, Allah ist das Hören, sein Sehen, seine Hand, wortwörtlich und wirklich, dann was machst du dann mit diesen verschiedenen Aussagen allen? Das heißt, du müsstest all diese Aussagen leugnen und du kämst in ein Dilemma. Du kämst in einen großen Widerspruch. Und deswegen, subhanallah, der gesunde Glaube vereint, wie wir gesagt haben. Also wie wir gesagt haben, in einer Thematik, bevor du urteilst, sollst du alle Überlieferungen dazu betrachten, zu einem. Und dann erst recht, wenn du dich um einen Hadith kümmerst, sollst du wenigstens den Hadith vom Anfang bis zum Ende anschauen und nicht nur einen Teil davon. Dann bin ich kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Dann bin ich sein Hören, mit dem er hört. Warum nur diesen Teil guckst du an? Warum guckst du nicht vorher an und am Ende an, wo es heißt, wenn er mich bittet, dann gebe ich ihm. Ist Allah derjenige, der bittet und gleichzeitig sich gibt? Oder gibt es jemand anderen, der ihn bittet und Allah ist derjenige, der gibt? Deswegen dieser Hadith an sich ist überhaupt kein Argument, um hier von Ta'wil zu sprechen. Und deswegen passt mal auf, also wenn jemand eine Aussage aus dem Koran bringt oder eine Aussage Hadith aus dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er nicht dies aus dem Textzusammenhang reißt. Ja? Wir wollen die Überlieferung vom Anfang bis zum Ende uns anschauen. Ein weiteres Scheinargument ist der folgende Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das ist das Schöne an dem Buch, dass wir hier verschiedene Argumente gesammelt haben auf einen Fleck, die eben die anderen Gruppe von Asha'ira und anderen benutzt haben, um zu zeigen, seht ihr, der Madhab der Ahle Sunnah und Jama'ah ist der Ta'wil. Und wir können jeden einzelnen Beleg, Alhamdulillah, jeden einzelnen Scheinbeweis widerlegen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass Allah azza wa jalla folgendes gesagt hat, das ist ein Hadith Qudsi, ein heiliger Hadith. وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا. Das ist der Hadith Arabisch und so weiter. Auf Deutsch, wer sich mir eine Handspanne nähert, dem komme ich eine Elle entgegen. Und wer sich mir eine Elle nähert, dem komme ich einem Klafter entgegen. Und wer zu mir gehend kommt, zu dem komme ich gelaufen. Wer zu mir gehend kommt, dem komme ich gelaufen. Und sie sagen, ihr schreibt Allah subhanahu wa ta'ala zu, dass er hier geht, beziehungsweise dass er hier läuft oder eilt. Wie dem auch sei, ich habe das genannt, das Hadith über das Eilen Allah subhanahu wa ta'ala. Insofern, liebe Geschwister, sagen sie, wenn ihr wortwörtlich glaubt an diesen Hadith, dann würdet ihr Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben, dass er von einem Ort zum anderen läuft und geht. Und das sind alles menschliche Eigenschaften. Schauen wir uns an, ist das wirklich die Bedeutung des Hadithes? Die Fragen können wir, um sie kurz zu fassen, folgendermaßen beantworten. Ich lese euch jetzt, sagen wir mal, zwei, drei Hadithe oder Ayat vor. Und inshallah werdet ihr mir die Antwort geben dazu. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, auf Deutsch, sinngemäß, der Diener ist seinem Herrn am nächsten, wenn er sich im Gebet niederwirft. So spricht dabei viele Bittgebete. Okay? Der zweite Hadith ist, oder eine Ayah aus dem Koran, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Diejenigen, die Allahs stehend, sitzend und auf der Seite liegend gedenken. Und der dritte Hadith ist, oder der dritte Beweis ist, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Husayn radiallahu anhu, Salli qa'im, das heißt, bitte stehend, wenn du nicht kannst, dann sitzen, wenn du nicht kannst, dann auf der Seite liegend. Wer kann mir sagen, was diese drei Hadithe zu tun haben mit der Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wie sich Allah nähert, im Diener und so weiter? Laufen. Bei den anderen, bei den Koran-Eiern wäre es so, dass man seinen Ort oder eine bestimmte Position nicht wechseln muss, um Allah zu gedenken. Oder um Allah dann nahe zu sein. Aywa, genau. Barakallahu fik, ich denke, du hast den Punkt getroffen. Ich formuliere es noch ein bisschen anders. Ja. Als Allah subhanahu wa ta'ala in diesem heiligen Hadith sagte, sinngemäß auf Deutsch, wer sich mir, wenn mir gehend entgegenkommt, dem komme ich laufend entgegen. Gucken wir, gibt es jemanden von euch, der Allah gehend entgegenkommt? Deswegen habe ich die Hadith gezeigt. Der Prophet sagte, man ist seinem Herrn am nächsten, wenn man in der Niederwerfung ist. Richtig? Das heißt, das ist diese Form der Nähe gemeint. Das ist die Form des Entgegenkommens. Das heißt, beim Diener schon, beim Menschen schon, ist nicht wortwörtlich gemeint, dass er tatsächlich einen Schritt macht von A nach B. Ja? Denn auch wenn er zur Moschee geht, gewinnt er nicht unbedingt an Höhe, indem er zu Allah geht. Ja? Sondern das ist hier die Nähe gemeint, beim Diener schon. Deswegen, wieso sagst du dann, wenn das beim Diener schon der Fall ist, dass hier nicht unbedingt die Nähe gemeint sein muss, indem man von A nach B läuft, warum sagst du dann, muss es sich auf Allah ebenfalls beziehen? Ja? Das heißt also, die Handlungen des Dieners, alle Hadithe oder die Ayat, die ich vorgelesen habe, sind Formen der Annäherung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wo er sich nicht von einem Ort zum anderen bewegt, sondern sogar, wenn du kannst, dann bitte im Stehen. Wenn du nicht kannst, dann im Sitzen. Wenn du nicht kannst, im Liegen. Während du liegst, du näherst dich Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Form. Deswegen ist der Hadith an sich kein Argument für Tawil. Warum bist du da? Jetzt haben wir normalerweise eine Pause. Inshallah ta'ala können wir die auch machen, das ist kein Problem. Und dann machen wir um 12 weiter. Allah ybarke. Wir machen weiter mit ein paar Scheinargumenten, damit wir inshallah ta'ala eine Fähigkeit in uns entwickeln, wie wir umgehen können letztendlich mit den Scheinargumenten, denn mit Sicherheit gibt es noch andere, als die hier aufgelistet sind. Also die Argumente hier sind kein Anspruch auf Vollständigkeit. Und zwar geht es um die Ayah 48:10. 48 ist Surat al-Fath, Ayah 10. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, Inna alladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Sie sagen, auf Deutsch übersetzt heißt es, gewiss, diejenigen, die dir den Treueid leisten, leisten in Wirklichkeit nur Allah den Treueid. Allahs Hand ist über ihren Händen. Sie sagen also, ihr glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ihr normalerweise an die offensichtliche Bedeutung des Wortlautes glaubt, dann bedeutet dies, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der die Hand ausgestreckt hat zu den Sahaba, denn die Hand des Propheten war die obere Hand und die Hand des Sahaba war die untere Hand. Also sagen sie, das war nicht die Hand des Propheten, das war die Hand Allahs subhanahu wa ta'ala. Das wäre eure Interpretation, wenn ihr sagt, man muss immer an die offensichtliche Bedeutung der Ayat glauben. Und wir sagen, euer Argument bezeugt dafür, dass ihr diese Ayah nicht wirklich verinnerlicht habt. Denn wenn wir diese Ayah verinnerlichen, dann schauen wir. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, diese Ayah können wir in zwei Teile teilen. Der erste Teil ist, Inna al-Dalina yubayi'unak. diejenigen, die dir den Treueid leisten. Also hat Allah subhanahu wa ta'ala eindeutig gesagt, dass die Sahaba den Propheten sallallahu alaihi wa sallam den Treueid geleistet haben. Also könnt ihr nicht leugnen, dass der Prophet selbst es war, sallallahu alaihi wa sallam, der den Treueid entgegengenommen hat. Und der zweite Teil der Ayah ist, leistet in Klammern in Wirklichkeit nur Allah den Treueid. Deswegen die Ayah selbst weist deutlich darauf hin, dass der Treueid gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam wirklich stattgefunden hat. Und dass der Treueid gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala nicht in dem Sinne stattgefunden hat, dass Allah seine Hand ausgestreckt hat zu den Sahaba, sondern in dem Sinne, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Vollmacht hat von Allah subhanahu wa ta'ala, den in seinem Namen den Treueid entgegenzunehmen. Und denn wenn wir einfach ein paar Ayat weiterschauen, finden wir wieder eine Bestätigung, dass ein Treueid gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam und seiner Person stattgefunden hat. Denn Allah sagte subhanahu wa ta'ala, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Das heißt, Allah ist zufrieden mit den Gläubigen, Allah war zufrieden mit den Gläubigen, als sie dir unter dem Baum den Treueid leisteten. Yani, du musst dir vorstellen, die erste Ayah, die an sich schon klar sagt, dass es ein Treueid ist gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Dann ein paar Ayat später, in der 18. Ayah der gleichen Sura, bekräftigt Allah subhanahu wa ta'ala noch einmal, dass es hier um einen Treueid gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam geht. Und dazwischen gibt es einen Teil, der eventuell so verstanden werden könnte, dass es Allah ist und nicht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Tayyib, wenn du diesen Teil nimmst, wieso nimmst du nicht den ersten Teil der Ayah und die andere Ayah, die ein paar Ayat später vorkommt? Das heißt, du nimmst wieder nur einen Ausschnitt aus einer einzelnen Ayah. Und das ist der gleiche Fehler, den wir gesehen haben in der Ayah, وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Und wir wissen, was in seinem Innersten an Gedanken vorgeht, und wir sind ihm näher als seine Halsschlagader. Ja. Auch da haben sie nur diesen Teil, den letzten Teil der Ayah genommen und den Teil vorher weggelassen. Und hier auch haben sie den zweiten Teil der Ayah genommen, den ersten Teil weggelassen und die Ayah 18, die später gekommen ist, ebenfalls weggelassen. Deswegen das Ergebnis, deswegen habe ich am Anfang gesagt, in Wirklichkeit bezeugt euer Argument, dass ihr nicht wirklich die Ayah verinnerlicht habt und die Ahle Sunnah Jama'ah sehr wohl an dem offensichtlichen Wortlaut glauben, nur sie glauben die ganze Ayah nicht, sondern einen Teil der Ayah, wie ihr ihnen angeblich vorwerft. Und es ist genauso zu verstehen, wie Allah sagte subhanahu wa ta'ala in Surah An-Nisa, Vers 80, مَنْ يُطِعُ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهِ. Wer dem Gesandten gehorcht, hat Allah gehorcht. Denn der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam ist Gesandt. Der Gesandt ist ein Perfekt. Gesandt ist ein Perfekt. Und ein Partizip. Und dieses Wort Gesandt bedeutet, jemand hat ihn geschickt. Und wer hat geschickt? Allah subhanahu wa ta'ala. Also handelt er im Namen Allahs subhanahu wa ta'ala. Jetzt könnte jemand fragen, ja, was ist dann der Sinn, dass Allah azzawajal gesagt hat, diejenigen, die dir den Treueid leisten in Wirklichkeit Allah den Treueid. Was bringt es uns, das zu wissen, dass die Sahaba eigentlich Allah den Treueid gelassen haben? Was bedeutet dieser Satz? Wir sagen dort mindestens drei Dinge. Erstens, es ist eine Ehrbezeugung gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, indem Allah subhanahu wa ta'ala den Gehorsam gegenüber dem Propheten auf die gleiche Stufe gestellt hat, wie den Gehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Wer Allah gehorcht, wer dem Gesandten gehorcht, hat Allah gehorcht. Wer dem Gesandten nicht gehorcht, hat Allah auch nicht gehorcht. Zweitens, es kommt darin, die Vollmacht des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zum Vertragsabschluss zum Ausdruck. Denn dieser Vertrag gilt Allah und ein Vertragsabschluss, der Allah gilt, bedarf einer Vollmacht. Niemand darf einen Vertrag machen im Namen einer anderen Person, es sei denn, er hat eine Vollmacht dazu gegeben. Und in diesem Fall, das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Propheten sallallahu alaihi wa sallam bevollmächtigt, diesen Vertrag abzuschließen. Drittens, dadurch wird nicht nur der Rang des Propheten sallallahu alaihi wasallam erhöht, sondern es wird der Rang des Sahaba erhöht. Denn sie leisten hier nicht den Treueschwur gegenüber einer Person namens Muhammad ibn Abdullah, sondern sie leisten den Treueschwur gegenüber jemandem, der von Allah subhanahu wa ta'ala geschickt worden ist. Ein weiteres Scheinargument ist der folgende Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte: Wahrlich, Allah, der Mächtige und Erhabene, wird am Tag der Auferstehung Folgendes sagen: O Sohn Adams, ich war krank und du hast mich nicht besucht. Dann sagt der Mensch: O Herr, wie soll ich dich besuchen, wo du doch der Herr der Weltenbewohner bist? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Hast du nicht gewusst, dass mein Diener so und so krank war und du hast ihn nicht besucht? Wusstest du nicht, dass du, wenn du ihn besucht hättest, du mich bei ihm vorgefunden hättest? O Sohn Adams, habe ich dich nicht um Nahrung gebeten und du hast mir nichts gegeben? Da sagte er, das heißt, der Mensch wird sagen: O Herr, wie soll ich dir zu essen geben, wo du doch der Herr der Weltenbewohner bist? Allah wird sagen: Wusstest du nicht, dass mein Diener so und so dich um Nahrung bat und du hast ihm nichts gegeben? Wusstest du nicht, dass hättest du ihm zu essen gegeben, dieses bei mir gefunden hättest? O Sohn Adams, ich bat dich, mir zu trinken zu geben, und du gabst mir nichts. Da sagt er: O Herr, wie soll ich dir zu trinken geben, wo du doch der Herr der Weltenbewohner bist? Da sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Mein Diener so und so bat mich, ihm zu trinken zu geben, und du gabst ihm nichts. Er bat dich, ihm zu trinken zu geben, und du gabst ihm nichts. Wenn du ihm aber zu trinken gegeben hättest, dann hättest du dies bei mir vorgefunden. Diejenigen jetzt natürlich, die sagen, den Ta'wil anwenden, sie sagen zu Ahl Sunnah und Jama'ah: Naja, wenn ihr an die offensichtliche Bedeutung dieses Hadithes glaubt, dann müsstet ihr glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala krank wird, dass er zu essen braucht und dass er zu trinken braucht. Und ihr glaubt das selbst nicht. Kein Muslim glaubt das. Denn Allah ist Samad. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala das, diese Sachen nicht braucht und ihr selbst nicht daran glaubt, das heißt, ihr habt Ta'wil gemacht. Wir sagen, dass auch hier wieder der offensichtliche Wortlaut dieses Hadithes euch nicht hilft bei eurem Argument. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: Marida abdi, das heißt, mein Diener so und so wurde krank. Und dann sagt er später: Mein Diener so und so bat dich um Nahrung. Mein Diener so und so bat dich um zu trinken. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala selbst, Azza wa Jal, gibt dir die Erklärung, dass er nicht meinte, dass er selbst krank geworden ist. Auf welchen Beweis wartest du noch, wenn Allah subhanahu wa ta'ala selbst dir erklärt, dass er nicht das meinte, wortwörtlich, wie er es vorher gesagt hat? Deswegen, ob du jetzt sagst, das ist eine Form von Ta'wil, die Allah dir gemacht hat, oder ob du sagst, betrachtet den gesamten Hadith als Ganzes, ist, man sagt, Jacke wie Hose. Am Ende glaubst du nicht daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala selbst krank wird, sondern du glaubst daran, dass hiermit ein Diener gemeint ist, der krank geworden ist, und Allah subhanahu wa ta'ala demjenigen nahe ist, der schwach ist und Allah bittet. Und wenn du ihm jetzt deswegen nicht gibst, kommst du nicht in die Nähe Allah subhanahu wa ta'ala, denn Allah ist mit den Schwachen und mit den armen Menschen, die dich zu Recht eben bitten. Eines der Scheinargumente, liebe Geschwister, ist, dass manche Gelehrte sagen, manche Leute, die dem Ta'wil folgen, sie sagen, es gibt große Gelehrte, Imame, Ahl-Sunnah, die selbst Ta'wil gemacht haben. Und das beweist, dass der Madhab der Ahl-Sunnah der Ta'wil ist. Und sie verweisen auf namenhafte Gelehrte, wie zum Beispiel Sharafuddin al-Nawawi, rahimahullah. Al-Nawawi, der berühmte Autor, oder das heißt, der berühmte Autor von der Erläuterung des Sahih Muslim, und auch der Vers, der die Hadith von Riyad al-Salihin zusammengestellt hat, die Gärten der Tugendhaften und anderen. Dieser Imam, rahimahullah ta'ala, tatsächlich, wenn man in seiner Erläuterung zu Sahih Muslim nachschlägt, über manche Hadithe, die Eigenschaften Allahs beinhalten, findet man, dass er Ta'wil gemacht hat. Und wenn jemand mit solch einem Argument zu dir kommt und sagt, der Imam so und so hat Ta'wil gemacht, dann fragen wir, ist die Handlung oder die Aussage eines Menschen außer dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ein Argument überhaupt? Oder suchen wir für diejenigen Menschen, die etwas sagen und tun, außer dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, Argumente? Zweifellos das Zweite. Das heißt also, wenn unser einer, jemand von uns, eine Handlung begeht, sucht er bei im Koran und der Sunna ein Argument für seine Handlung und seine Aussage. Und nicht deine Handlung, deine Aussage ist ein Argument gegen andere Leute. Ja? Und deswegen, was ich damit sagen will, ist, selbst wenn dieser Imam das gemacht hat, und hat es auch teilweise gemacht, dann ist das kein Argument gegenüber, erstens, wie heißt es, den Beweisen aus Koran und Sunnah, weil sie selbst müssen sich Koran und Sunnah unterwerfen. Und zweitens, wenn man sagt, Imam so und so hat gesagt, dann kann man auch sagen, ein anderer Imam hat was anderes gesagt. Auch im Fiqh, du kommst zum Beispiel und sagst, Imam al-Shafi'i hat gesagt. Dann kann ein anderer sagen, okay, aber Imam Malik hat was anderes gesagt. Und beide sind anerkannte Gelehrte von Ahl-Sunnah und sind mit Stahid gelehrt. Das heißt also, die Aussage eines Menschen außer dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ist kein Argument. Ist kein Argument, sondern die Aussagen anderer außer dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, für sie suchen wir Argumente. Wenn wir welche finden, Alhamdulillah, dann ist seine Aussage in Ordnung. Wenn wir keine finden, dann ist seine Aussage zu verwerfen. Und das ist an sich eine Verteidigung des Imam und kein Angriff gegen ihn. Denn wenn wir wissen, dass jemand einen Fehler gemacht hat, wenn ihr zum Beispiel seht, dass ich in meinem Vortrag irgendwas Falsches gesagt habe und jemand weist mich darauf hin, wie zum Beispiel habe ich aus Versehen Musa gesagt statt Nuh a.s. Ein Bruder hat mich darauf hingewiesen. Ist das ein Angriff oder ist es eine Hilfe, damit der Unterricht vollkommener wird? Zweifellos ist es Zweite. Ja. Deswegen, man freut sich darüber. Und auch der Imam, der gerade wenn jemand gestorben ist und du weißt, er hat einen Fehler gemacht, subhanallah, dann seine Taten sind zu Ende, er kann sich selbst nicht mehr helfen. Aber du kannst für ihn Dua machen, du kannst seine Fehler versuchen zu beseitigen, wenn er was Falsches gesagt hat. Das ist sozusagen eine Hilfe, eine Unterstützung für den Verstorbenen und kein Angriff gegen ihn. Ein weiteres Scheinargument, es geht um die Anzahl der Augen Allahs. Wir glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala Augen als Eigenschaft zugeschrieben werden. Allah hat Augen und zwei an der Zahl. Und das ist die Anzahl der Aqidah der Ahl-Sunnah al-Jama'a, außer der ich keine andere Ansicht kenne. Diese Sache, sie sagen, wenn ihr glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala Augen hat, es geht jetzt hier nicht um die Eigenschaft der Augen selbst, es geht um die Anzahl. Denn die Eigenschaft der Augen selbst, wir glauben wieder, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat, und wir glauben, dass es Augen sind andere als unsere Augen, nicht gleichgesetzt mit den Augen der Geschöpfe, denn die Augen Allah subhanahu wa ta'ala, sie sehen alles, unsere Augen sehen fast nichts. Die Augen Allah subhanahu wa ta'ala werden nicht schwächer, so wie unsere Augen. Unser einer braucht eine Brille, Allah subhanahu wa ta'ala braucht gar nichts, subhanahu wa ta'ala. Sie sagen, wenn ihr sagt, Allah subhanahu hat zwei Augen, wie vereint ihr das mit dem folgenden Hadith, mit der folgenden Ayah aus dem Koran Karim, die wir schon vorher kennengelernt haben, Ayah 14 aus Surah Al-Qamr, Surah 54, wo Allah sagt, Tajri bi a'yunina. Das heißt, das Schiff, das vor unseren Augen dahin fuhr. Und ihr habt ja gelernt, im Arabischen gibt es drei Formen. Das ist der Mehrzahl und der Singular. Insgesamt es gibt ein Singular, dann gibt es die Dualform und dann gibt es die Mehrzahl. Und der Singular von Auge im Arabischen ist Ain. Die Dualform ist Ainan und die Pluralform ist A'yun. Okay? Und gibt auch andere, aber ist egal. A'yun. Und hier ist die Form A'yun verwendet. Und A'yun bedeutet normalerweise drei oder mehr. Wie können wir dieser Sache entgegnen? Wie können wir diese Sache entgegnen? Wir sagen ganz einfach. Erstens, manche Gelehrte haben gesagt, dass die kleinste Form des Plurals 2 ist und nicht 3. Okay? Das heißt, nach diesem Argument, wir haben kein Problem. Wir können sagen, A'yun ist kein Widerspruch zu Ainan. Und wenn wir ein Wort haben, das man so und so verstehen kann, dann verstehen wir es gemäß derjenigen Bedeutung, die mit den anderen Texten übereinstimmt und nicht die Gebote mit den anderen Texten nicht übereinstimmt. Denn wir haben ja gesagt, es gibt Ayat mit der Shabihat, mehrdeutige Ayat und Muhkamat und eindeutige Ayat. Wir verstehen die mehrdeutigen, die müssen eindeutig. Okay, aber das ist nicht die einzige Ansicht unter den Sprachwissenschaftlern. Deswegen manche Sprachwissenschaftler sagen, das stimmt nicht, sondern die Tatsache ist, dass der kleinste Plural, Herzanzahl für ein Chor ist 3, sagen wir. Was machen wir mit diesem Argument? Gucken wir uns eine Ayah 23 aus Surat al-A'raf an. 23 aus Surat al-A'raf. Es geht um Adam und Hawa, alayhi wassalatu wassalam. Nachdem sie vom Baum zu Unrecht gegessen haben, haben sie Allah um Verzeihung gebeten. Wie viele Personen sind sie? 2. Trotzdem sagen sie, Rabbana, das heißt auch Quran, Qala, Qala heißt, sie beide haben gesagt, Qala, Rabbana, unser Herr, Zalamna Anfusana, wir haben uns selbst Unrecht zugefügt. Okay? Jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren auf dieses Wort uns selbst Unrecht hinzugefügt. Uns selbst. Selbst auf Arabisch heißt Nafs. Die Dualform von Nafs ist immer ein Aleph und ein Nun dazu. Ja? Nafsani. Was der Plural von Nafs? Ein Plural von Nafs ist Anfus. Anfus. Und was hat er hier verwendet? Rabbana walamna anfusana. Das Alif am Ende heißt, das nun Alif ist wie unsere. Das ist ein besitzanzeigendes Fürwort, Positivgründung. Ja. Das heißt, man sagt, das heißt, unser Herr, wir haben unseren selbst Unrecht zugefügt. Wie viel ist er? 2. Warum hat er Plural verwendet? Weil im Arabischen, wenn man von wir spricht, da kann man nur den Plural verwenden. Man versagt nicht wir und dann sagt man 2. Das funktioniert nicht. Dann müsste man sagen, Rabbana Zalamna Nafsayna oder so. Ja? Das funktioniert nicht. Also das macht man nicht damit. Man kann es theoretisch, aber man macht es nicht. Weil Nahnu, das Wort Nahnu im Arabischen, dieses Personalpronomen wir, ist für den Plural gedacht und nicht für die Dualform. Das heißt, auch 2 Personen, wenn sie sagen wir, sagen sie wir als Plural und nicht wir beide. Das funktioniert nicht. Es gibt dafür keinen Dualform. Insofern haben wir einen Beweis aus dem Koran Karim, dass wenn wir das Possessivpronomen unser verwenden, hier heißt es ja im Koran, Tajri bi a'yunina, das Schiff, das vor unseren Augen dahin fuhr. Vor unseren Augen. Das funktioniert eben nicht im Sprachlichen, dass man sagt, vor unseren beiden Augen. Im Arabischen funktioniert es nicht. Deswegen wird hier der Plural verwendet und nicht die Dualform. Allah Ta'ala. Dann gibt es das letzte Scheinargument, das wir uns anschauen möchten, ist ein entscheidendes, relativ wichtiges, meine Meinung nach, und zwar die Frage, schwiegen die frommen Vorfahren über jene Verse, die sich über die Eigenschaften Allahs beziehen. Das heißt, sie sagen, ihr behauptet, mit der Al-Abama ist gemeint, dass er barmherzig ist. Ihr behauptet, dass mit vor unseren Augen dahin vor, dass gemeint ist, Allah Augen hat. Ihr behauptet, dass mit seinen beiden Händen weit ausgestreckt gemeint ist, dass er 2 Hände hat. Und sie sagen, die Sahaba radiallahu anhu haben das aber nicht gesagt. Sie haben darüber nicht gesprochen. Und das ist ein Beweis dafür, dass sie Tafwid al-Ma'na gemacht haben. Und Tafwid al-Ma'na, wie gesagt, bedeutet, dass sie die Bedeutung des Wortes Allah überlassen. Das heißt, wenn man sie fragt, wie ich euch gesagt habe, der eine mich gefragt hat, was bedeutet Arsch? Hat er gesagt, Arsch bedeutet Arsch. Das war's. Weil macht was bedeutet das? Der Allah. So hat er gesagt, wortwörtlich. Das ist der Madhab der Asha'ira. Okay? Obwohl das nicht meine eigene Allah ist, sondern Schöpfung Allah. Wie dem auch sei, sie behaupten, die Sahaba haben nicht über diese Ayat as-Sifat gesprochen und deswegen, sie haben deswegen, und warum haben sie nicht darüber gesprochen? Weil sie die Bedeutung nicht kannten. Wir sagen erstmal logisch gesehen, wieso? Ist diese Sache zwingend? Wenn überhaupt etwas zwingend ist, dann genau ein ganz anderes Argument. Wenn die Sahaba radiallahu anhum und allen voran der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Ayah im Koran liest über eine Eigenschaft Allahs, gehst du dann davon aus, dass er nicht wusste, was es bedeutet? Oder gehst du davon aus, dass er wusste, was es bedeutet? Also sonst wirfst du den Propheten sallallahu alaihi wasallam Unwissenheit vor über das, was er den Leuten überbringen soll. Du wirfst ihm vor, dass er ein Drittel des Koran nicht kannte. Weil ein Drittel des Koran geht über die Eigenschaft Allahs, subhanahu wa ta'ala. Ja? Deswegen, dieses Argument ist absolut nicht haltbar. Und auch schon gar nicht unter dem Gesichtspunkt, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, inna anzalnahu Quran in Arabiyan, la'allakum ta'qilun. Er sagt, wir haben euch einen arabischen Koran gesandt, damit ihr darüber nachdenkt, damit ihr begreift. Ja, wie soll ich begreifen, wenn du mir sagst, diese Bedeutung darfst du nicht glauben? Wie soll ich über ein Wort nachsinnen? Wie sinnt man über ein Wort nach? Anders, etwa anders, als dass man über seine Bedeutung nachdenkt? Über die Bedeutung. Und deswegen, wenn das stimmen sollte, dass die Sahaba radiallahu anhum nicht über die Ayat as-Sifat gesprochen haben, dann, liebe Geschwister, bedeutet das, dass sie sehr wohl daran geglaubt haben, sondern sie haben sich nicht über das Wie unterhalten. Das ist doch Arabisch, warum sollen sie nicht wissen, was läuft? Sondern sie haben sich über das Wie unterhalten. Das Wie, nicht unterhalten, Entschuldigung. Das Wie, Al-Kaifiyya, ist nämlich eine Sache, die nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt und sonst niemand. Wir wollen uns auch natürlich ein paar Beispiele anschauen. Ein, zwei Beispiele reicht uns, weil die Beispiele Allahu A'lam viele sind. Tatsache, dass die Sahaba sehr wohl verstanden haben, was sie gesagt haben, was sie gelesen haben im Koran. Sie haben das praktisch umgesetzt. Praktisch umgesetzt. Ich gebe euch ein Beispiel für diese Angelegenheit. Und zwar, Allah sagt im Koran Karim, Allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Ayat al-Kursi. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, al-hayy al-qayyum. Der Lebendige und manchmal wird übersetzt mit der Beständige oder der Ewige. Schauen wir uns die folgende Überlieferung an von Anas ibn Malik radiallahu ta'ala. Er sagte, ich saß einmal beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Da stand ein Mann und verrichtete gerade ein Salat, ein Gebet. Er beugte sich, dann warf er sich nieder und so weiter. Er betete. Und als er den Teschachut gesprochen hatte, تحيات لله والصلاه والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته und so weiter. Sprach er ein Bittgebet, in dem er sagte, und ihr wisst ja, nach dem Tashahud, vom Salam, du kannst Bittgebet sprechen. Er sagte, oh Allah, das ist ein Arba, Allahu A'lam, das war irgendein Sahabi, der eine Ayah im Koran gehört hat und darüber, dass Allah al-Hayy al-Qayyum ist. Und der gehört, dass man Dua machen soll. Jetzt gucken wir, was er sagt. Er sagt, oh Allah, ich bitte dich, denn dir gebührt aller Lobpreis. Es gibt keinen Gott außer dir, dem Wohltäter, dem Schöpfer der Himmel und der Erde. O du, der du alle Majestät und Ehre besitzt. O Lebendiger, o Beständiger, ja Hayy, ja Qayyum. Subhanallah. Das heißt, er hat direkt umgesetzt die Bedeutung dieser Ayat. Weil er glaubt, dass Allah der Lebendige ist, deswegen betet er zu ihm. Und weil er glaubt, dass Allah al-Qayyum ist, al-Qayyum, haben wir gesagt, einer der Bedeutung al-Qayyum ist al-Qa'imu ala ghayrihi. Das heißt, derjenige, der über andere wacht, derjenige, der sich um andere kümmert. Er sagt, oh Allah, du bist doch Al-Qayyum, deswegen bitte erhöre mein Gebet. Das ist eine Form von Annäherung zu Allah durch Erwähnung seiner Namen und seiner Eigenschaften gleichzeitig. Ich bitte dich und so weiter und so fort. Der Hadith ist an der Stelle zu Ende. Da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu seinen Gefährten, wisst ihr, wodurch er sich Allah wandte? Wisst ihr, wodurch er sich Allah, wodurch er sich an Allah wandte? Sie sagten, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Er sagte, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, er rief Allah bei seinem mächtigen Namen an. Bei dem, wenn er durch ihn angerufen wird, er die Bitte erhört und wenn er durch ihn um etwas gebeten wird, ihm gegeben wird. Und es gibt dazu noch weitere Beispiele. Jeder Hadith über die Sahaba, bei dem sie, heißt es, eine Eigenschaft Allahs praktisch im Dua verwendet haben und so weiter und so fort, bedeutet was? Bedeutet, dass sie geglaubt haben an die Bedeutung, weil wie sollst du sie verwenden, wenn du nicht weißt, was sie bedeutet? Ein weiteres Beispiel ist eine Überlieferung über Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala an, bei Sunan al-Kubra von al-Bayhaqi und anderswo. Und zwar wurde er gefragt über das Verkaufen von Khamr, also von Alkohol, der Wein. Er wurde verkauft über das Verkaufen von Wein. Darf man Wein verkaufen? Daraufhin sagt er, radiallahu anhuma, la wa sam'i la, la yahillu bay'uha wa la ibtiya'uha. Das heißt, in gemäß übersetzt, nein, ich schwöre beim Hören Allahs. Nein, ich schwöre beim Hören Allahs, es ist nicht erlaubt, ihn zu verkaufen und es ist auch nicht erlaubt, ihn zu kaufen, den Alkohol. Diese Überlieferung zeigt was? Kommt im Koran Karim vor, dass Allah Azza wa Jal schwört bei, heißt es, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Sam' erwähnt, in diesem Wortlaut, Sam' nicht das Wort. Aber es kommt vor, dass Allah subhanahu wa ta'ala Sami' ist. Sami' heißt, er kann hören. Das ist die Bedeutung des Wortes. Und dieses Hadith zeigt, dass Abdullah ibn Umar verstanden hat, aus der Aussage, Allah ist Sami', dass er hören kann. Und genau das, was wir zeigen wollten. Wir wollten zeigen, dass die Bedeutung gemeint ist. Dass wir nicht an, an das Wort nicht nur glauben, sondern auch an die Bedeutung, die dahinter steckt. Und genau das haben wir durch diese Überlieferung erbracht. Wie gesagt, das ist nicht die einzige, aber das ist eine Überlieferung, die diese Sache zeigt. Weil wir hier schon beim Schwören sind, stellt sich die Frage, darf man bei darf man etwa bei etwas anderem schwören als bei Allah subhanahu wa ta'ala? Dieser Hadith weist auf folgende Sache hin, dass man bei den abstrakten Eigenschaften Allahs schwören darf. Denn das Hören und das Sehen und die Lebendigkeit Allahs, Al-Haya und so weiter und so fort, sind abstrakte Eigenschaften. Und man darf bei den abstrakten Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala schwören. Dieser Hadith ist ein Beweis dafür und auch anderes. Und auch manche Hadithe, wo Zuflucht gesucht wird bei der Izzah von Allah subhanahu wa ta'ala, seine Allmacht oder seine Ehre. Das sind alles abstrakte Eigenschaften Allahs. Da darf man dabei Zuflucht suchen und man darf auch ihn subhanahu wa ta'ala dabei schwören. Was ist mit den konkreten Eigenschaften? Die konkreten Eigenschaften. Kannst du mal ganz kurz erklären, was du meinst? Die abstrakten Eigenschaften haben wir gesagt. Abstrakt bedeutet von der Begrifflichkeit gelöst. Das heißt ohne Gegenständlichkeit. Das heißt, es sind diejenigen Eigenschaften, von denen man sich kein Bild machen kann. Du meinst von den Geschöpfen natürlich. Von Allah kann man sowieso kein Bild machen. Ja? Das heißt, also, wenn du redest von der Hand Allahs, die Hand bei den beiden Geschöpfen ist etwas, was man sich vorstellen kann. Und das nennt man eine konkrete Eigenschaft. Und das nennt man konkret auf Arabisch Khabari. Und sie hat auch diejenige Eigenschaft, aber diese konkreten Eigenschaften, zu den Eigenschaften der konkreten Eigenschaften gehört, dass man überhaupt nicht dadurch logisch kommen kann. Sie sind absolut abhängig von der Offenbarung. Kein Mensch kann durch Logik darauf schließen, dass Allah zwei Hände gibt. Ja. aber bei den abstrakten Eigenschaften sind von der Gegenständlichkeit gelöst. Das heißt also, das Leben. Das Leben ist keine Sache bei den Menschen, das du malen kannst. Oder wie gesagt, die Allmacht. Oder die Ehre. Und so weiter und so fort. Und hier, oder das Hören, oder das Sehen, ja, hier ist das Hören als Beispiel. Als Beispiel. Das, wir haben gesagt, ich schwöre bei den abstrakten Eigenschaften, die Beweise weisen darauf, dass man es darf. Darf man aber auch, die Frage ist, darf man auch bei den konkreten Eigenschaften, yani bei den Chabar, die Eigenschaften auch schwören? Das wäre, wenn jemand sagt, ich schwöre bei den Augen Allahs oder ich schwöre bei der Hand Allahs und so weiter. Diese Sache, liebe Geschwister, bei den konkreten Eigenschaften, was überliefert worden ist, dass man schwört beim Gesicht Allahs oder beim Angesicht Allahs. Und das ist das Einzige, was uns überliefert worden ist. Und deswegen, manche Gelehrte sagen, dass man, also manche Gelehrte halten sich zurück bei dem Thema und sagen, es ist uns nicht überliefert worden darüber, dass man bei allen konkreten Eigenschaften schwören darf. Deswegen sagt er, ich halte mich zurück. Und andere Gelehrte sagen, man darf nur bei den Abstrakten und von den Konkreten nur bei dem Gesicht Allahs schwören. Warum? Weil beim Angesicht Allahs ist etwas Spezielles. Das ist also nicht ohne Grund, warum das Angesicht Allahs speziell erwähnt wird. Weil im Arabischen das Angesicht Allahs steht für Allah selbst. Das Angesicht Allahs steht sprachlich für Allah selbst. Der Beweis dafür ist im Koran selbst. Allah sagt subhanahu wa ta'ala in Surah Ar-Rahman, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Übrig bleiben wird nur das Angesicht deines Herrn voller Ruhm und Ehre. Sagt jemand, dass nur sein Angesicht übrig bleibt und alle Eigenschaften von ihm vergehen? Kein Muslim sagt das. Ja. Deswegen diese Ayah ist ein Beweis dafür, dass das Angesicht, und deswegen verallgemeinert man und sagt, diejenigen Eigenschaften, die für ihn insgesamt stehen, bei denen darf man schwören, aber überliefert, meist wissen da ist nur das mit dem Angesicht. Und diese Thematik ist vielleicht mehr theoretisch als praktisch, weil, warum solltest du auch etwas anderes machen als überliefert? Das ist eine Schwörung, das schwören wir aber, und die Sache ist erledigt. Was uns vielleicht noch interessiert, jetzt gehen wir zum 21. Kapitel über. Im 21. Kapitel möchten wir uns ein paar Aussagen von Tafsir-Gelehrten anschauen, wie sie mit den Namen-Eigenschaften Allahs umgegangen sind. Da gibt es jetzt viele, wir machen exemplarisch nur ein paar davon. Die Tafsir-Gelehrten, das heißt diejenigen, die den Koran auslegen, sie hängen auch unterschiedlichen Aqidah-Schulen an. Manche vertreten die Aqidah Ahlus Sunnah Jama'a, andere vertreten die Aqidah der Asharia, andere vertreten ganz andere Sachen. Okay? Mu'tazila, ja. Deswegen, wir müssen hier aufpassen, dass wenn man Tafsir nachschlägt, egal wie bekannt der Name ist, dass man guckt, welche Aqidah hat der Wort gehabt? Welche Aqidah hat er gehabt, damit ich nicht irreleiten lasse? Ein Beispiel zum Beispiel, einer der berühmten Tafsirs ist der Tafsir von Jalaluddin al-Suyuti und Jalaluddin al-Mahalli. Dieser Tafsir nennt man Tafsir al-Jalalain. Und die beiden heißen Jalaluddin, hat man gesagt, der Tafsir der beiden Jalaluddin. Der eine hat angefangen, hat es zu Ende gemacht. Dieser Tafsir zum Beispiel, du findest, dass manche Eigenschaften Allahs uminterpretiert werden. Zu Unrecht, ohne Beweis. Was darauf hinweist, dass der Imam oder die Imame vielleicht von dieser Aqidah überzeugt waren. Die Aqidah der Asha'ari. Das ist aber kein Argument. Weil wenn du sagst, wenn er sagt, gemeint ist mit Istawa, Istawla, gemeint ist mit sich erheben über den Thron, dass er den Thron eingenommen hat, dann ist es eine Behauptung. Und jeder, der eine Behauptung aufstellt, der muss den Beweis dafür erbringen. Ich habe aber schon einen Beweis. Der Beweis ist, die Eier sagt es nicht so, wie du gesagt hast. Die Eier sagt Istawa. Deswegen halte ich mich dran. Das ist mein Beweis. Gibt es einen stärkeren Beweis als die Eier selbst? Wenn jemand dich fragt auf einen Beweis im Salah, warum du das machst, und du sagst, ein Ayah im Koran geht ein stärkerer Beweis als ein Ayah im Koran, kenne ich das nicht. Also, wenn sie natürlich deutlich ist. Tayyib. Schauen wir uns den Imam der Tafsir-Gelehrten an. Vielleicht zwei, drei Namen, die bekannt sind unter allen Gruppen. Imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, sagte Folgendes. Und zwar in Bezug auf eine Ayah im Koran in Surat Al-Ma'idah 54. Allah sagte sinngemäß, ja, ihr الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Und ihr glaubt, wer von euch sich von seinem Glauben abwendet, wer sich von euch von seinem Glauben abwendet, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ein anderes Volk an seine Stelle setzen. Leute, die er liebt und die ihn lieben. Das ist sinngemäße Übersetzung der Ayat. Uns interessiert die Sache mit der Liebe. Wie ist er damit umgegangen? Schaut, was er sagt, rahimahullah ta'ala. Er sagt, gemeint ist mit der Ayat, wer sich von seinem Glauben an die wahre Religion abwendet, der er heute anhängt, sie austauscht oder verändert, indem er sich dem Unglauben anschließt, sei es nun das Judentum, Christentum oder irgendeine andere Form des Unglaubens, der fügt damit Allah keinerlei Schaden zu. Denn فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهِ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. So wird Allah andere Leute bringen, die er liebt und die ihn lieben. Allah wird, das ist immer noch die Aussage des Imam, beim nächsten gesagt, der Imam wird das gelernt. Er sagt, Allah wird an ihre Stelle ein besseres Volk setzen, Gläubige, die ihren Glauben nicht austauschen, noch verändern, noch sich von ihm abwenden. Das, was wir gesagt haben auch in der Khutbah, dass der Mensch davor sich vorsehen muss, dass Allah ihn austauscht durch andere, wenn er sich vom Islam abwendet. Allah wird an ihrer Stelle ein anderes Volk setzen, Gläubige, die ihren Glauben nicht austauschen, noch verändern, noch sich von ihm abwenden. Ein Volk, das besser ist als diejenigen, die von ihrer Religion abgefallen sind und dieselbe ausgetauscht haben. Ein Volk, das Allah liebt und die Allah lieben. Ein Volk, das Allah liebt und ein Volk, das auch von Allah geliebt wird. Mit anderen Worten, er hat es genauso wiedergegeben, wie Allah es im Koran wiedergegeben hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn reichlich dafür belohnen. Ein zweites Beispiel von einem Tafsir-Gelehrten von früher. Ganz kurz. Imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, wie wir wissen, ist 310 gestorben, rahimahullah. Also bevor es viele andere Gruppen gegeben hat, denen man Irrglauben vorwirft. Imam al-Baghawi, rahimahullah ta'ala, ein paar, ziemlich genau 200 Jahre später, gestorben, also 510, ein Tafsir-Gelehrter, al-Hussein ibn Mas'ud, Schafi'itischer Gelehrter, er sagte, zum Beispiel über die folgende Ayah im Koran Karim, Allah sagt es in gewiss, die Juden sagen, Allahs Hand ist gefesselt. Allah sagt, ihre eigenen Hände seien gefesselt und sie seien verflucht für das, was sie gesagt haben. Nein, vielmehr sind seine beiden Hände weit ausgestreckt. Jetzt gucken wir, ob er die Hand interpretiert als Macht oder Gunsterweisung oder ähnliches. Er sagt, die Hand Allahs ist eine seiner Eigenschaften, genauso wie das Hören, das Sehen und das Angesicht. Allah sagte, was ich mit meinen beiden eigenen Händen erschaffen habe. Die Machalaktu, wie er als er zu Iblis sagte, warum hast du dich niedergeworfen vor einer Sache, die ich mit meinen eigenen Händen erschaffen habe? Oder gemacht habe. Und da sagte Imam Baghawi sagte weiter, rahimahullah ta'ala, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte auch, kilta yadayhi yamin. Beide seine Hände sind gesegnete Hände oder rechte Hände, wie wir gesagt haben. Allah aber weiß über seine Eigenschaften am besten Bescheid. Und den Dienern obliegt es zu glauben und zu gehorchen. Die bedeutenden Gelehrten unter den frommen Vorfahren aber sagten über jene Eigenschaften, nehmt sie so, wie sie gekommen sind, ohne nach dem Wie zu fragen. Schauen wir uns an, auch ein als drittes und letztes Beispiel, eines Gelehrten, den wir alle kennen, Abu al-Fida ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, ein Gelehrter des 8. Jahrhunderts. Welche Ayah? Das ist Surat al-Ma'idah 64. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, ist ein Tafsir-Gelehrter, den, wie gesagt, auch andere Gruppen anerkennen als anerkannten Imam. Und er selbst, rahimahullah ta'ala, sagte Folgendes, nehmen wir als Beispiel, er hat dann ein Buch über Al-Aqaid geschrieben, aber gucken wir in seinem Tafsir nach, was er gesagt hat, zu der Aya, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Surat Al-Imran, Vers 31. Sinngemäß heißt das Wort, sag, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. Dann wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben. Allah ist allvergebend und barmherzig. Es geht auch wieder hier um die Liebe Allahs subhanahu wa ta'ala. Und es geht um eine zweite Ayah, wo Allah sagte, قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Sagt, gehorcht Allah und den Gesandten, doch wenn sie sich abkehren, so liebt Allah die Ungläubigen nicht. Surat Al-Imran, Vers 32. Ibn Kathir sagte, rahimahullah, dieser edle Vers ist entscheidend für jeden, der für sich behauptet, Allah zu lieben, aber nicht dem Weg Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt. Denn seine Behauptung ist damit falsch, solange er nicht das Gesetz Muhammad sallallahu alaihi wasallam und den Glauben des Propheten sallallahu alaihi wasallam in all seinen Worten und Taten zur Anwendung bringt. So wie bestätigt ist, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Wer eine Handlung setzt, die unsere Sache nicht entspricht, die unserer Sache nicht entspricht, so ist diese zurückzuweisen. Darum sagte auch der Erhabene subhanahu wa ta'ala, sag, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, so liebt euch Allah. Das heißt, ihr werdet wegen eurer Liebe zu ihm mehr als das erhalten, worum ihr gebeten habt. Und zwar seine Liebe zu euch, und das ist bedeutender als das erste, sowie auch einige weise Gelehrte gesagt haben, wesentlich ist nicht, dass du liebst, sondern wesentlich ist, dass du geliebt wirst. Nochmal die Ayah verändern. Sprich, wenn ihr wirklich Allah liebt, dann folgt mir, dann wird euch Allah lieben und euch eure Sünden vergeben. Deswegen der gläubige Mensch, die Liebe selbst, die von Allah bekommt, ist natürlich deutlich mehr als das, als die Liebe, die du Allah entgegenbringst. Du hast ja gesehen, wenn du dich Allah näherst um eine Elle, dann nähert er dich um einen Krafter. Und hier auch, wenn du Allah liebst, bekommst du nicht nur mehr Liebe zurück, sondern auch die Vergebung, Alhamdulillah. Al-Hasan al-Basri, also im Kathir immer noch, sagte, Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, und andere unter den Formfahren sagten, ein Volk behauptete, es würde Allah lieben. Da stellte Allah es mit diesem Vers auf die Probe. Das sind verschiedene Beweise diesbezüglich. Und wir sind eigentlich an der Pause jetzt angehört, richtig? Richtig. Deswegen, inshallah, machen wir auch Pause wie geplant, inshallah. Wir machen inshallah bis 13 Uhr Pause jetzt. Könnt ihr euch für das Gebet vorbereiten, danach 13 Uhr. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الله سبحانه وتعالى سمعتين تعظيم هاي فرحات شهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبخ بيتا إن شاء الله تعالى من 22 كابيتل إن ديمس darum geht, Gelehrte, durch die Allah den Weg der Ahl-Sunna siegen ließ. Im Laufe der islamischen Geschichte kam es immer wieder mal zu bestimmten Prüfungen, die Allah subhanahu wa ta'ala den Muslimen auferlegt hat. Und es gab die erste, gewaltigste Prüfung überhaupt, die es gegeben hat nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, war sein Tod selbst sallallahu alaihi wasallam. Und danach hat Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime standhaft gemacht durch Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Und hat den Islam siegreich werden lassen durch ihn, radiallahu ta'ala anhu. Und im Laufe der Geschichte gab es immer wieder, alhamdulillah, Personen, durch die Allah azza wa jal den Glauben der Muslime bewahrt hat. Und zu diesen Personen gehören zwei, über die wir ein paar Worte wenigstens verlieren möchten, in Bezug auf unser Thema der Aqida und den Glauben an die Namen und Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Und einer von diesen beiden, oder diese beiden Personen sind einmal Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, und einmal Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad, rahimahullah, gilt nicht ohne Grund als Imam der Ahl-Sunnah al-Jama'a, weil Allah subhanahu wa ta'ala durch ihn, wie gesagt, die Aqidah verteidigt hat und er auch mehrere Werke geschrieben hat und unter anderem manche über die Aqidah, wie zum Beispiel ein Buch über Kitab Sunnah al-Iman und Ar-Radd ala al-Zanadiqah al-Jahmiyyah und so weiter und so fort, verschiedene Bücher. Wir wollen etwas über ihn erfahren, was andere Gelehrte über ihn gesprochen haben, um zu wissen, welchen Stand, welche Stellung er bei unseren Herzen, in unseren Herzen hat und welche Stellung er hat in den Herzen der Gelehrten über Allah subhanahu wa ta'ala mit einem barmherzig sein. Ihr wisst, dass nur jemand, der sich selbst mit einer Wissenschaft beschäftigt, er ist jemand, der wirklich beurteilen kann, wie wertvoll die Leistung eines anderen Gelehrten ist. Also wenn jemand zum Beispiel heutzutage auftaucht und sich kümmert über ein bestimmtes Thema, ein Fiqh und so weiter und so fort, wer ist derjenige, der wirklich beurteilen kann? Das sind Dinge, die sich selbst mit dem Thema auskennen. Sie wissen, hat er die Umma vorangebracht durch sein Wissen? Hat er die Umma, hat er den Fiqh weiterentwickelt? Hat er einfach nur weitergesagt, Entschuldigung, das heißt nur Gutes, wenn jemand genau das weiter sagt, was er gehört hat? Oder hat er etwas Neues hinzugefügt? Diese Sachen kann derjenige beantworten, der sich damit auskennt. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala über ihn sagt, Imam al-Zahabi. Imam al-Zahabi ist ein Historiker und ein Hadith-Gelehrter und vieles mehr, möge Allah ta'ala mit ihm zufrieden sein. Er sagte über Imam Ahmad, er war der Gelehrte und Asket seiner Zeit, der Hadith-Gelehrte des Diesseits, Mufti des Irak und die Quelle des Wissens der Sunnah. Er opferte sich selbst während der großen Prüfung. Große Prüfung, wenn wir kurz was sagen, inshallah. Er opferte sich selbst während der großen Prüfung. Selten nur sieht man einen wie ihn, hervorragend im Wissen, im Handeln und im Festhalten an der Überlieferung. Er, der einen ruhigen Verstand besaß, feste Wahrhaftigkeit und unerschütterliche Ergebenheit, Demut und Furcht dem Allmächtigen, dem Allwissenden gegenüber, Klugheit und Scharfsinn, Gedächtnis und Verstandeskraft und eine Fülle an Wissen. Er ist würdiger, als durch meine Worte gelobt und aus meinem Mund erwähnt zu werden. Imam Ahmad, möge Allah mit ihm barmherzig sein, wurde, wie auch viele andere Gelehrte seiner Zeit, einer Prüfung unterzogen. Und zwar war es so, dass der damalige Khalifa, der damalige Herrscher, er hatte einen Glauben vertreten, den Glauben der Jahmiyyah. Und zwar, das Jahmiyyah ist ein Name, der zurückzuführen ist auf eine Person, die ist Jahm ibn Safwan. Diese Person hat einen Irrglauben verbreitet unter den Muslimen und die Anhänger von ihm nennt man Jahmiyyah. Zu diesem Irrglauben gehört, dass er leugnete, dass der Koran al-Karim die Worte Allahs sind. Und er sagte, dass der Koran al-Karim erschaffene Worte sind von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, es sind Worte Allahs, aber erschaffen, wir wollen uns davor bewahren. Und er leugnet, warum? Weil sie leugnen alle Eigenschaften Allahs. Sie leugnen, dass er subhanahu wa ta'ala spricht. Und wenn man leugnet, dass er spricht, dann leugnet man auch, dass der Koran die Worte und die Rede Allahs ist subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad rahimahullah wurde geprüft durch Al-Ma'mun, dem Kalifen, der diese Aqidah ebenfalls vertrat und dadurch gegen die Gelehrten vorging und sie auf die Prüfung stellte und die einzelnen Gelehrten fragte, was ist deine Meinung über den Koran Karim? Und wer ihm antwortete, der Koran ist erschaffen, dem ließ er in Ruhe. Aber wer ihm antwortete etwas anderes, dem hat er auf die Probe gestellt und ganz besonders Imam Ahmad rahimahullah. Wie dem auch sei, Imam Ahmad, möge Allah mit ihm barmherzig sein, hat, als er von dieser Prüfung heimgesucht wurde, seine Hände gehoben und Dua gemacht gegen diesen Herrscher, gegen diesen Khalifa, und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn sterben lassen. Aber damit war die Prüfung noch nicht vorbei. damit kam der nächste Al-Mu'tasim und hat gerade weitergemacht, was Imam Ahmad, was der Ma'mun vorher gemacht hatte, und hat ihn ins Gefängnis geworfen und blieb dort über 2 Jahre im Gefängnis und wurde dort gequält, sodass man ihm sogar seinen Arm ausgekugelt hat und andere Dinge gemacht hat mit ihm, rahimahullah. Aber er blieb standhaft und der Imam hat nicht gesagt, ich bin gezwungen und deswegen sage ich einfach das, was die Leute von mir hören wollen. Weil Imam Ahmad war ein Vorbild und er wusste, wenn er jetzt den Leuten einen falschen Glauben lehrt, dann werden die Leute diesen falschen Glauben annehmen und danach leben und später sagen, Imam Ahmad hat das gesagt. Das heißt, er war sich seiner Vorbildfunktion bewusst und deswegen war er der Meinung, dass er standhaft bleiben muss. Andere Gelehrte sind zu ihm so gekommen und haben zu ihm gesagt, oh Imam, warum handelst du nicht einfach nach dem Hadith von Ammar ibn Yasir? Und ihr wisst, den Hadith von Ammar ibn Yasir, wo er gequält worden ist von den Quraysh und er den Propheten sallallahu alaihi wasallam beleidigen musste. Und Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet sallallahu alaihi wasallam haben ihn dafür entschuldigt, dass er hier den Kufr aussprechen musste, weil er unter Qualen war. Und der Prophet sagte zu ihm sallallahu alaihi wasallam, sollten sie dich wieder quälen, dann sagst du einfach wieder das, was sie von dir verlangen. Und Allah hat einen anderen Koran auch diesbezüglich herabgesandt. Und die Leute sind zu Imam Ahmad und haben zu ihm gesagt, warum handelst du nicht einfach genauso wie Ammar gehandelt hat? Und die Antwort von Imam war, rahimahullah ta'ala, wir wurden nicht so hart geprüft, wie Ammar ibn Yasir geprüft worden ist. Rahimahullah. Qutaybah ibn Sa'id, rahimahullah, in Hadith al-Khalifa, sagte bei Imam Ahmad, Imam Ahmad ist unser Imam. Wer ihn nicht billigt, der ist ein Mubtadi'. Wer ihn nicht billigt, ist ein Ketzer. Wer ihn nicht billigt, ist ein Erneuerer. Ebenso sagte Ahmad Ibrahim al-Darwaqi oder al-Darwaqi, wenn ihr hört, dass jemand etwas Nachteiliges über Imam Ahmad sagt, dann seid misstrauisch, was seinen Glauben betrifft. Und hier möchte ich eine Sache anmerken, die sehr wichtig ist. Und zwar, Imam Ahmad ist unumstritten ein Imam von Ahl Sunnah und Jama'ah. Imam Ahmad, der Glaube, den er den Menschen gelehrt hat, ist unumstritten der Glaube eines normalen Muslims. Die Gelehrten sind sich darüber einig, dass er den Glauben vertreten hat, der Sunniten. Was ich damit sagen will, ist, wenn sie sich darüber einig sind, dass er ein Vertreter ist, nämlich seines Glaubens für die Sunniten, dann natürlich kannst du sagen, jeder, der Imam Ahmad verabscheut wegen seiner Aqida, der ist ein Ketzer. Oder jeder, der Imam Ahmad nicht mag, kann kein Sunnit sein. Oder ähnliche solche Aussagen. Aber diese Sache, leider, manche Extremisten unter den Muslimen, die ihre eigenen Gelehrten mehr Lob preisen, als es ihnen zusteht, oder ihre Gelehrten erheben über den Stand, der ihnen zusteht, sie machen das mit ihren eigenen Imam. Sie haben das mit ihren eigenen Sheikhs, ihren eigenen Gelehrten, und sie sagen das Gleiche, wer den Imam so und so oder den Sheikh so und so nicht mag, der ist ein Mubtadi', oder er ist ein Ketzer, oder er ist gehört nicht zu Ahlus Sunnah al-Jama'ah, oder er ist kein, oder sie haben Zweifel an seinem Glauben und Zweifel an ihm. Und diese Aussage ist natürlich übertrieben, denn wer ist heutzutage, gibt es heutzutage irgendeinen Gelehrten, egal wo, von Osten nach Westen, von Norden nach Süden, gibt es irgendeinen Gelehrten, der Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, auch nur annähernd rankommt an ihn, rahimahullah. Ich glaube, wer diese Sache sagt, hat was Ungeheuerliches gesagt und wird diese Aussage sehr, sehr schwer beweisen können. Deswegen, was Imam Ahmad angeht, diese Aussagen, wenn ich mit ihm übertreibe und diese Aussagen nehmen und anwenden auf deinen Lehrer, auf meinen Lehrer oder ähnliches. Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, starb mit 77 Jahren, Allah hat ihm ein langes Leben gegeben, im Jahr 241, rahimahullah. Das gleiche gilt ähnlich für Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Sheikh al-Islam, möge Allah subhanahu wa ta'ala sich seiner erbarmen, über ihn, also erstmal, er war jemand, der gehört, man sagt über ihn, um min al-ulama al-amilin. Das heißt, er gehört zu den Gelehrten, die auch mit dem Wissen, nach dem Wissen, das sie gehabt haben, wirklich gehandelt haben. Natürlich, die Gelehrten des Islam, wir alle gehen davon aus. Aber man sagt diesen Ausdruck, besonders für Sheikh al-Islam, weil er auch im Kampf tatsächlich aktiv war gegen die Tataren und durch Schreiben und durch Khutba und durch alles Mögliche wirklich gekämpft hat gegen jeden, der gegen den Islam vorgegangen ist. Und wenn man über Sheikh al-Islam liest, warum nennt man ihn Sheikh al-Islam, der Scheich des Islam sozusagen? Weil Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, egal was du liest über ihn, in seinen Büchern, wenn du liest, ich wette mit dir, wenn Wetten erlaubt wäre, würde ich mit dir wetten, dass du, wenn du ein Buch liest von Sheikh al-Islam, über ein egalisches Thema, dass du dieses Buch mehrmals lesen musst, um zu verstehen, was der Mann wirklich von dir will. Weil der Mann war so intelligent und er hat, wenn er über Themen gesprochen hat, darüber gesprochen, als wäre er ein Experte auf diesem Gebiet. Also immer. Egal, ob er geredet hat über die Aqidah, oder ob er geredet hat über die Hadith, ob er geredet hat über Tafsir, ob er geredet hat über Fiqh, ob er geredet hat über Ilm al-Kalam, Scholastik, oder ob er andere Themen geredet hat, über Al-Qadr und anderes, und du liest, du hast das Gefühl, hier redet jemand, der ein Experte ist, und er war wirklich auch ein Experte. Und deswegen nennt man Sheikh al-Islam, weil er einfach ein hervorragender, herausragender Gelehrter war in unterschiedlichen Disziplinen, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Und sogar als er einmal, wenn ich mich richtig entsinne, nach Ägypten gegangen ist und über die Medizin gesprochen hat, da hat jemand gedacht, er wäre ein Arzt, von dem Wissen, was er über dieses Thema hat, rahimahu Allah ta'ala. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, über ihn sagt Imam al-Dhahabi, er ist zu bedeutend, als Imam al-Dhahabi ist ein, wie ich schon gesagt habe, unter anderem auch bekannt dafür, dass er die Biografien, viele Biografien geschrieben hat über die Überlieferer und über die Gelehrten. Er hat Bücher geschrieben, zum Beispiel eines der berühmten Werke ist von ihm, zum Beispiel Tariq al-Islam oder Siyar al-A'lam al-Nubala, wo er über zahlreiche Menschen, Persönlichkeiten, man würde heutzutage sagen Stars, gesprochen hat aus der islamischen Geschichte. Und er spricht über Sheikh al-Islam und sagt, Sheikh al-Islam ist zu bedeutend, als dass jemand wie ich über sein Leben Auskunft geben sollte. Würde ich zwischen, guck mal diese Aussage an, erstmal bevor wir rucken, rucken ist die Stelle bei der Kaaba, der schwarze Stein ist, die Ecke des schwarzen Steines. Und Maqam, Maqam ist der Maqam von Ibrahim, das heißt die Stelle, wo die Fußabdrücke von Ibrahim sind, alayhi salatu wassalam. Er sagt, rahimahullah ta'ala, und das ist die älteste Stelle auf der gesamten Welt. Es gibt keine Stelle, älter ist als kein Ort, der älter ist als Mekka, und kein Ort in Mekka, der älter ist als Al-Masjid al-Haram, und davon ist es die Kaaba, und bei der Kaaba ist es der Teil, der, wo die Tür ist. Und deswegen sagt Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala, würde ich zwischen dem Rücken und dem Maqam schwören, dann würde ich schwören, dass ich niemals einen wie Sheikh al-Islam gesehen habe und dass er niemals jemanden wie sich selbst gesehen hat, rahimahullah, weil er waren Zeitgenossen. Und das ist beeindruckend, weil normalerweise ist es bekannt, dass die Zeitgenossen untereinander, manchmal gibt es Neid, manchmal gibt es wenig Anerkennung, man erkennt den anderen nicht an, weil es eine Art Konkurrenz teilweise darstellt. Und deswegen, wenn solche Aussagen zwischen Zeitgenossen geschehen, dann ist das eine bedeutsame Aussage von ihm, rahimahullah, wir wollen ihn allen zufrieden sein. Und leider gibt es natürlich in der deutschen Sprache wenig von Sheikh al-Islam, vielleicht wird sich in Zukunft ändern, inshallah. Dann gehen wir über zum 23. Kapitel und möchten kurz über einen Imam sprechen, der, über den wir schon kurz gesprochen haben, ist Ali ibn Ismail Abu al-Hasan al-Ash'ari, der gestorben ist im Jahr 330. Abu al-Hasan al-Ash'ari, rahimahullah ta'ala, gehört zu denjenigen Gelehrten, die sich von der Scholastik abgewandt haben, die ihre Fehler bekannt haben, die sich zu ihren Fehlern bekannt haben. Er gehört zu denjenigen Menschen, die unterschiedliche Phasen in ihrem Leben durchgemacht haben. Abu al-Hasan al-Ash'ari, rahimahullah ta'ala, ist derjenige, dem heutzutage viele Menschen sich zugehörig fühlen. Also viele Geschwister unter den türkischen Geschwistern, unter bosnischen Geschwistern und Ähnlichem, sie folgen Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari in seiner Aqida, in seiner Glaubensüberzeugung und auch andere. ohne das zu wissen, teilweise, weil sie es einfach so gelernt bekommen haben. Ansonsten, wenn jemand liest, was diese Leute so gesagt haben über die Aqidah, der wird mit Sicherheit nicht viel verstehen, was sie gesagt haben, weil das eine Wissenschaft ist für sich. Wie dem auch sei, Abul Hasan al-Ash'ari hat drei Phasen seines Lebens mindestens durchgemacht. Die erste Phase seines Lebens war, dass er der Mu'tazila anhing. Mu'tazila ist eine Gruppe der Scholastiker, eine Gruppe, die Ta'wil macht. Diese verschiedenen Gruppen, die einen machen mehr Ta'wil als die anderen, aber wie wir gesagt haben, es ist nicht so wichtig, was wer jetzt genau gesagt hat, aber er nahm diese Richtung ein. Mu'tazila ist bekannt für ihren Ta'til. Ta'til bedeutet, dass sie glauben an die Namen, aber sie glauben nicht an die Eigenschaften, die in diesen Namen beinhaltet sind. Danach hat er selbst gemerkt, dass diese I'tizal, diese Mu'tazila-Sekte, das ist nicht das Wahre, und er hat das ein bisschen weiterentwickelt und hat seine eigene Aqidah-Schule entwickelt. Und warum heißt es überhaupt I'tizal? I'tizal heißt, dass man sich absondert. I'tizal ist, dass man sich absondert. Und I'tizal heißt deswegen, weil damals der Gründer dieser Gruppe oder der Ursprung dieser I'tizal oder dieser Mu'tazila-Gruppe, er war einmal in einer Sitzung von Hassan al-Basri und war mit ihm nicht einverstanden über ein paar Aqida-Aspekte, und dann hat er sich von seiner Sitzung entfernt, deswegen nennt man diese Gruppe die Mu'tazila. Und Abul Hasan al-Ash'ari war am Anfang einer von ihnen. Und später hat er dann seinen eigenen Aqida-Madhab entwickelt. Und das ist, was man heutzutage unter Ash'ariya versteht. Später hat er eingesehen, dass auch dieser Weg, den er sich selbst entwickelt hat, dass noch nie jemand von den wilden Bewohnern vor ihm diesen Glauben vertreten hat. Und ich meine, wenn du einen Glauben vertrittst, den du nicht beweisen kannst durch den Koran, durch die Sunna, und es auch niemanden gibt, unter den Sahaben, Tabi'in, Atba'a Tabi'in, der diesen Glauben vertreten hat, auf die Art und Weise, wie du es vermittelst gerade, dann ist es ein Beweis dafür, dass es ein Bid'ah ist und gar nichts. Deswegen hat er am Ende seines Lebens diesen Weg verlassen und ist zum Weg der Ahle Sunnah wal Jama'a grundsätzlich zurückgekehrt. Er sagte selbst in einem seiner letzten Schriften, die er verfasst hat, und das ist das bekannte Buch Al-Ibana, er sagte, rahimahullah, nachdem er viel sich geäußert hat über Aqida-Aspekte, sagte man zu ihm, oder er sagte, rahimahullah, wenn jemand zu uns sagt, ihr habt die Ansichten der Mu'tazila, der Qadariya. Qadariya sind Leute, die den Qadar leugnen. Der Jahmiya. Die Jahmiya sind diejenigen, die alle Eigenschaften Allahs leugnen. Und der Haruriya. Der Haruriya ist eine Gruppe, die benannt ist nach einer Ortschaft im Irak als Harura. Das ist der Ort, an dem sich die Khawarij zum ersten Mal getroffen haben gegen Imam Ali radiallahu ta'ala anhu. Er sagte, wenn jemand zu uns sagt, Entschuldigung, dann sagt er, redet er von der Rafi'a. Rafi'a, ich weiß nicht, was das ist. Kann sein, dass es ein Druckfehler ist, dass es Rafi'a heißen soll. Allahu a'lam, ich habe über Rafi'a nichts gefunden. Und die Murji'a sind diejenigen, die dafür bekannt sind, dass sie sagen, der Iman von allen Menschen ist gleich. Und entweder man kann glauben oder ungläubig sein. Der Iman ist stetig, er steigt nicht und sinkt nicht. Er sagt, wenn jemand zu uns sagt, ihr habt die Ansichten der Mu'tazila, der Qadariya, der Jahmiya, der Haruriya, der Rafi'a oder Rafi'a, der Murji'a verworfen, so lasst uns wissen, für welche Auffassung ihr nun eintretet und zu welchem Glauben ihr euch bekennt, dann antworten wir ihm wie folgt. Die Meinung, die wir vertreten, das ist die Aussage von Abul Hasan al-Ash'ari, die Meinung, die wir vertreten und der Glaube, dem wir folgen, ist das Festhalten am Buche Allahs, unseres Herrn, mächtig und erhaben ist er. Und an der Sunna unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und an den Überlieferungen der Gefährten der Sahaba. Und jenen, die ihn folgten, der Tabi'in, den großen Hadith-Gelehrten. Daran halten wir fest. Und auch an der Auffassung, zu der sich Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal bekannte. Möge Allah sein Angesicht erstrahlen lassen, seinen Rang erhöhen und ihm reichlichen Lohn zuteil werden lassen. Und was seiner Auffassung widerspricht, dem widersprechen auch wir. Wenn man das liest, denkt man sich, Abu Hasan, rahimahullah, warum nicht gleich? Weil das ist die Quelle des Ganzen. Ja? Aber subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala leitet jeden Recht, wann er will und wie er will. Eine kurze Frage. Kann man das Buch auch auf Deutsch? Gibt es das auf Deutsch? Al-Ibana? Ja. Nicht das Buch. Was machen diejenigen Menschen, jetzt also heutzutage, die der Asch'aritischen Aqidah folgen? In Wirklichkeit folgen sie nicht Imam Al-Hasan Asch'ari, sondern sie folgen ihm in einer Phase seines Lebens nur. Und subhanallah, er ist der Erfinder. Und der Erfinder sagt, das, was ich gemacht habe, war falsch. Ja, subhanallah. Was folgst du dann? Das heißt, du folgst etwas, was falsch ist. Und was machen jetzt die Anhänger? Haben wir gesagt, beim Koran Karim, man kann nur, also wenn man was nicht akzeptiert, dann interpretiert man es einfach um. Sagt man, ich glaube schon daran, aber das ist was anderes damit gemeint. Bei Hadithen, man verwirft sie. Weil dann erst recht in solchen Sachen. Deswegen haben sie einfach gesagt, das Buch Ibana stammt nicht von ihm. Das war's. Aber ohne Beweis. Ohne Beweis. Dann gehen wir über zum 24. Kapitel, liebe Geschwister, und zwar geht es darum, wie der Muslim die schönen Namen Allahs zählt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah. Allah hat 99 Namen, 100 weniger 1. Wer sie beherzigt, wird ins Paradies eingehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnte das Wort ahsaha. Ahsaha. Ahsaha habe ich gerade übersetzt mit beherzigt, den ihr auswendig kennt. Die Gelehrten sind aber unterschiedlicher Meinung, was mit diesem Wort beherzigen gemeint ist. Erstens, es bedeutet, sie aufzuzählen, bis ihre Anzahl vollständig ist. In dem Sinne, dass man sich nicht damit begnügt, nur ein paar zu erwähnen, sondern Allah mit allen von ihnen anruft, ihn mit all seinen Namen lobpreist, sodass man des dafür versprochenen Lohnes würdig ist. Und das ist die Ansicht von Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Und warum? Weil es eine andere Überlieferung zum gleichen Hadith geht, in dem es nicht heißt, man ahsaha, sondern man hafidaha, rahimahullah. Guck mal, wie schön, wenn man die Überlieferung alle zusammennimmt, kommt man zu einem Ergebnis und weiß, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte und was er meinte. Die zweite Ansicht ist, es bedeutet der Wahrheit, und die Ansichten, natürlich, sie widersprechen sich nicht. Das sind unterschiedliche Ansichten, aber nicht ausschließende. Und die erste Ansicht widerspricht nicht der zweiten, widerspricht nicht der dritten, sondern es sind verschiedene Ansichten. Zweitens, es bedeutet der Wahrheit, der Namen gerecht zu werden und entsprechend zu handeln. Das heißt, ihre Bedeutung zu bedenken und sich das, was sie erfordert, zur Pflicht zu machen. Wenn es etwa heißt, dass Allah der Versorger ist, Ar-Raziq, es gibt Ar-Razzaq, es gibt auch Ar-Raziq, dann bedeutet das, auf seine Versorgung zu vertrauen. Das heißt, dass man versorgt wird von ihm. Und genauso verhält es sich hinsichtlich der übrigen Namen. Drittens, es bedeutet das Verstehen aller ihrer Bedeutungen. Und es kann sein, du zählst sie alle auf, aber du weißt keine, was damit gemeint ist. Verstehen? Viertens, sie aufzuzählen meint, ihnen entsprechend zu handeln, wenn es heißt, Allah ist Al-Hakim, der Allweise, dann bedeutet das, all seinen Befehlen zu gehorchen, sich seiner Vorbestimmung in Demut zu unterwerfen und sich dessen bewusst zu sein. Das alles eben nach der Weisheit Allahs subhanahu wa ta'ala geschieht. Und wir sagen insgesamt, natürlich, wir bleiben beim Wortlaut fest und sagen, wenn es heißt Ahsaha oder Hafidaha, das heißt, sie aufzählen zu können. Und natürlich bedeutet es auch, an den Inhalt davon zu glauben und an das und das davon umzusetzen, was erforderlich ist, für einen Muslim umzusetzen. Also wenn es heißt Al-Ilah, er ist der Gott, dann natürlich bedeutet es, dass man ihn anbetet und niemand sonst. Wie kannst du Muslim sein, wenn du andere Wörter anbetest, außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Deswegen, insgesamt sagen wir, gemeint ist, dass man als Muslim diese Namen kennt, sie aufzählen kann und die Bedeutung davon kennt und grundsätzlich danach natürlich handelt. Die Gelehrten haben versucht herauszufinden, welche die Namen, welche 99 Namen es sind. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns davon nicht berichtet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in keinem authentischen Hadith uns gesagt, die 99 Namen sind die folgenden. Wenn du Hadith anschaust, wo du den Hadith anschaust, wo dieser Hadith erwähnt wird, Allah hat 99 Namen, 100 wenige einen und so weiter, dann findest du danach manchmal eine Liste, eine Auflistung der Namen. Findest direkt danach. Das sieht so aus, als wäre das ein Teil des Hadithes. Ist aber nicht Teil des Hadithes. Sondern das ist ein Versuch der Überlieferer, die 99 Namen zu erwähnen. Und das ist nicht Teil des authentischen Hadithes. Und was darauf deutlich hinweist, ist, dass diese Auflistung der 99 Namen, sie sind unterschiedlich. In dem einen 99 Namen findest du andere Namen als in anderen 99 Namen. Und wenn es der Prophet wäre, sallallahu alaihi wasallam, dann kann es darin keinen Widerspruch geben. Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala hat eine Liste von 99 Namen zusammengestellt, wo er der Meinung ist, das könnten die 99 Namen sein, die er aus dem Koran al-Karim entnommen hat. Im Koran al-Karim gibt es zweifellos mehr als 99 Namen, die erwähnt sind. Und wenn wir noch die Sunna dazu nehmen, erst recht. Es sind mehr. Die Frage ist deswegen, welche 99 sind das? Aber das ist eine schöne Sache, genauso wie Laylat al-Qadr, von der keiner weiß, wann sie genau ist. Aber wenn du die 10 Nächte durchbetest, die jetzt sind 10, dann hast du Laylat al-Qadr gebetet, richtig? طيب, wenn du den Koran auswendig lernst, dann hast du die 99 Namen, inshallah. Je mehr du dich beschäftigst mit dem Koran und der Sunna des Propheten, desto eher bist du jemand, der die 99 Namen kennt. Und dann kommen wir wieder zum alten Spiel zurück. Du sollst umsetzen, was Allah von dir verlangt hat und möglichst viel Wissen aneignen. Und es gibt nichts Ähnliches, mit dem du dich beschäftigen kannst, als mit dem Koran erkennen. Ich möchte, weil es ja auch aufgenommen wird, kann man sich danach aber anhören, die 99 Namen kurz vorlesen, die der Imam gesagt hat, aber ohne Übersetzung dazu. Weil das mit dem Übersetzen ist problematisch, weil ein Name Allahs, wie willst du ihm gerecht werden, wenn du diesem einen Namen nur eine Übersetzung gibst? Weil der Name Allahs teilweise, wie wir gesehen haben, bei Al-Qayyum, hat viele Bedeutungen. Und wenn ich jetzt eine Übersetzung nehme, dann werde ich dem Namen dadurch nicht gerecht. Das ist ein Thema, das ist eine Vortragsreihe für sich, über die 99 Namen Allahs zu sprechen, zu handhaben. Der Imam sagt, Allah, Ar-Rabb, Al-Ilah, Al-Wahid, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Awwal, Al-Zahir, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Hayy, القيوم العلي العظيم التواب الحليم الواسع الحكيم الشاكر العليم الغني الكريم العفو القدير اللطيف الخبير السميع البصير المولى النصير القريب المجيب الرقيب الحسيب القوي الشهيد الحميد المجيد المحيط الحفيظ الحق المبين الغفار القهار الخلاق الفتاح الودود الغفور الرؤوف الشكور الكبير المتعالي المقيت المستعان الوهاب الحفي الوارث الولي القائم القادر الغالب القاهر البر الحافظ الأحد الصمد المليك المقتدر الوكيل الهادي الكفيل الكافي الأكرم الأعلى الرزاق ذو القوة المتين غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذو الطول رفيع الدرجات سريع الحساب فاطر السماوات والأرض بديع السماوات والأرض نور السماوات والأرض مالك الملك ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام hat er als zwei bewertet. Und zweifellos ist das ein Versuch von dem Imam رحمه الله تعالى, und keiner kann sagen, dass es auf jeden Fall diese 99 sind, denn man kann manche nochmal unterteilen, wie zum Beispiel Dhul Jalali und Ikram, hat er als zwei gewertet, aber Fatih al-Samawat hat er als eine gewertet. Deswegen, dass diese Namen, inshallah ta'ala, alles Namen Allahs unterschiedlich sind, ist aus dem Koran Karim entnommen worden sind. Aber es gibt auch andere, zweifellos, von denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch in der Sunnah erwähnt hat. Wenn wir über die 99 Namen reden, dann interessiert uns auch eine Sache, und zwar, was ist der mächtigste Name Allahs überhaupt? Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat darauf hingewiesen. Und zwar berichtet uns Buraida al-Aslami. Und jetzt wollen wir ein paar Hadithe anschauen. Und dann frage ich euch, welcher ist der gewaltigste Name Allahs? Durch diese Hadithe. Die Gelehrten sind unterschiedlich an sich, gleich. Es gibt manche, die definieren, und dann haben sie verschiedene Meinungen dazu. Und es gibt andere, die sagen, Allahu a'lam, weiß man nicht. Buraida al-Aslami radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hörte einen Mann Folgendes sagen: O Allah, ich bitte dich, denn ich bezeuge, dass du Allah bist. Es gibt keinen Gott, keinen Ilah außer dir. Den einen, Al-Ahad, den Überlegenen, As-Samad, der nicht zeugt und nicht gezeugt worden ist und dem niemand jemals gleich ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, du hast Allah mit dem Namen angerufen, bei dem, wenn man ihn durch ihn um etwas bittet, einem gegeben wird und wenn man ihn durch ihn anruft, die Anrufung erhört wird. Das sind jetzt bestimmte Namen, können wir noch zusammenfassen. Allah, Ilah, Ahad, Samad. Okay. In einer anderen Überlieferung von Anas ibn Malik, die haben wir schon kennengelernt, dort hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam jemanden hören, sagen hören, im Tashahud, nach dem Tashahud hat er folgendes Dua gesprochen. Allahumma, O Allah, ich bitte dich, denn dir gebührt aller Lobpreis. Es gibt keinen Gott, Ilah, außer dir, dem Wohltäter Al-Mannan. Natürlich gibt es verschiedene Übersetzungen, aber es geht um Al-Mannan. Badi'u al-Samawati wal-Ard, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Ya dal Jalali wal-Ikram, O du, der du voller Ruhm und Ehre bist. Ya Hayyu ya Qayyum, du Lebendiger, du Beständiger. Inni as'aluk, ich bitte dich und so weiter. Und auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hier hat er auch Allah bei seinem gewaltigsten Namen angerufen. Hier haben wir also nochmal Ilah. Allah, Al-Mannan, Badi'u al-Samawati wal-Ard, Dhul Jalali wal-Ikram, Hayy und Qayyum. Und im dritten Bericht berichtet uns Abu Umama, radiallahu ta'ala anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt hat: Ismullah al-A'zam, alladhi ila du'ila bihi ajab fi suwarin thalath, al-Baqarati wa Ali Imran al-Taha. Allahs gewaltigster Name, bei welchem, wenn man ihn durch ihn anruft, er die Bitte erhört, findet sich in drei Suren. In Al-Baqarah, Al-Imran und Taha. Und in einer anderen Überlieferung sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ismullah al-A'zam fi hatayn al-Ayatayn. Der gewaltigste Name Allahs findet sich in diesen beiden Versen wieder. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Euer Gott, Ilah, ist ein einziger Gott. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Rahman und Rahim, im allerbarmen Herzen. Das ist die erste Eile der Prophet, meinte sallallahu alaihi wasallam. Zweite Eile der Prophet sagte, das Hadith ist: Wafatihati Surati Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-Hayy al-Qayyum. Alif Lam Mim, es gibt keinen Gott, Ilah, außer Allah, außer ihm, dem Hayy und Qayyum, dem Lebendigen und dem Beständigen. Das ist die Frage jetzt. Welcher ist der gewaltigste Name Allahs? Verschiedene haben auch gezeigt. Fangen wir mit dem Kleinsten an. Allah. Allah. Al-Ilah. الحي القيوم الله الأحد الله إله أوكي نوي Ja, der Jalal und Ikram. Aber man kann auch alle Ilah. Ar-Rahman. Okay. Wenn wir filtern, da haben wir denjenigen, der gesagt hat, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Entschuldigung, hat jemand der Ar-Rahman, Ar-Rahim? Nein. Derjenige, der gesagt hat, Al-Hayy al-Qayyum. Was macht er mit dem Hadith, wo Al-Hayy al-Qayyum nicht vorkommt? Was gibt ein Hadith, kam nicht vor. Tayyib. Derjenige, der gesagt hat, Al-Ilah. Der gesagt hat, Al-Ilah. Wie begründet er, da war eine Überlieferung. Stimmt, ja. Ida kommt in allen vor. Und dann derjenige, der jemand hat etwas anderes gesagt. Al-Ahad. Al-Ahad also kommt bei Al-Imran am Anfang nicht vor. Al-Flamim. Allahu la ilaha illa wa al-hayyul qayyum. Und da hat noch jemand gesagt, Allah. Allah, was machst du mit der Aya? Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Da kam Allah nicht vor. Ja, deswegen, also viele Gelehrte, also manche Gelehrte haben gesagt, Al-Hayy al-Qayyum, aber es ist wirklich problematisch mit manchen Überlieferungen. Und diejenigen, die gesagt haben, also Ilah ist wahrscheinlich, wie wir gesehen haben, es gibt keine Überlieferung, wo es nicht vorkommt, aber viele haben gesagt, Allah ist der gewaltigste Name überhaupt. Und warum? Weil auch die Ayah, wo es heißt, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allerbaren, dem Barmherzigen, kommt zwar Allah nicht vor, aber wir haben gesagt, nach einer Ansicht ist Allah ursprünglich Al-Ilah. Ja? Insofern, ob du jetzt sagst Allah oder Al-Ilah, dass das der gewaltigste Name ist. Wallahu a'lam. Wie gesagt, das ist eine Sache, die darauf weisen die Überlieferungen hin. Denn der Name Allah, wie der Autor auch sagte, kommt im Koran Karim 2697 Mal vor. Und in der Verbindung mit Allahumma fünfmal. Das heißt also, dieser Name ist zweifellos derjenige Name, der im Koran Karim am allermeisten vorkommt. Und das spricht dafür. Weil das, was häufig erwähnt wird, ist wertvoller als das, was weniger erwähnt wird. 2697. Okay, dann gehen wir weiter, sind die Zeit noch ein bisschen. Und zwar, haben wir ein bisschen weniger Pausen, und zwar die Scholastiker. Es gibt ein eigenes Kapitel darüber, wir werden nicht viel darüber sagen, aber wir haben schon einiges darüber gesagt. Erstmal eine Definition. Wolltest du die Definition des Scholastikers sagen? Also eine Definition, es gibt verschiedene, aber eine Definition ist, dass es eine philosophische und theologische Bewegung ist, die mit Hilfe der natürlichen menschlichen Vernunft und insbesondere der Philosophie des Aristoteles versucht, übernatürliche Phänomene der christlichen Offenbarung zu verstehen. Das ist aus enzyklo.de. Kannst du selbst in einer Zeit nachschauen. Tatsache ist, man versucht also übernatürliche Phänomene, sagen wir mal Al-Ghaib oder irgendwelche Wunder oder ähnliches, zu verstehen aus der christlichen Offenbarung. Wir sagen, und das zeigt, dass es natürlich, und weil es auch auf Aristoteles Philosophie aufgebaut ist, es hat mit Islam nichts zu tun, das Ganze. Okay? Das ist eine Sache, die manche Leute importiert haben in die islamische Religion. Und deswegen leider findest du manche Usul-Fiqh-Bücher, die anfangen mit der Scholastik und den Menschen Kopfschmerzen machen. Also meiner Meinung nach vollkommen unnötig, aber auch hier. Nein, es gibt auch Gelehrte, die sich ja verboten haben, dass man sich damit beschäftigt. Auf jeden Fall geht es darum, dass man anhand der menschlichen Vernunft versucht, bestimmte Dinge zu verstehen, bestimmte Dinge zu begreifen, bestimmte Dinge zu beweisen, die übernatürlicher Natur sind. Und wenn wir uns bewegen im Bereich der Namen und Eigenschaften Allahs, also sie versuchen, diese Sachen zu erklären oder zu beweisen mit ihrer Vernunft. Und das ist schon der erste Fehler, weil die Vernunft versucht nicht solche Sachen zu beweisen, sondern das kann sie zwar, aber das ist nicht ihre Aufgabe. Die Aufgabe der Vernunft und des Verstandes ist es, diese Sachen zu verstehen, die Allah subhanahu wa ta'ala uns mitgeteilt hat. Fehler der Scholastiker ist schon einmal dieser Fehler, dass sie denken, dass man durch die Vernunft diese übernatürlichen Dinge verstehen kann. Das ist schon der einfache Fehler bei der Definition schon. Denn es gibt Dinge, die nicht so sind wie wir. Allah sagt, laysa kamithlihi shay, nichts ist ihm gleich. Und wie willst du dann mit deinem begrenzten Verstand etwas beweisen oder verstehen, das übernatürlicher Natur ist? Zu den Fehlern der Scholastiker gehört, oder wie man Fehler erkennt, ist, dass sie gesagt haben, wir stellen den Verstand vor die Überlieferung. Das, was dem Verstand passiert, das heißt, das, was der Verstand durchlässt von den Überlieferungen, das akzeptieren wir. Das, was dem Verstand widerspricht, das akzeptieren wir nicht. Und das Ergebnis davon ist, dass sie sich selbst gespalten haben in verschiedene Gruppen. Dass sie sich selbst gespalten haben in verschiedene Gruppen, weil wenn jeder seinen Verstand benutzt, um zu filtern, dein Kopf ist anders als mein Kopf und mein Kopf ist anders als sein Kopf und am Ende haben wir verschiedene Richtungen. Und das ist auch die Realität, das ist es auch tatsächlich. Wie ich gesagt habe, zum Beispiel die Ahle Sunnah Jama'a, sie akzeptieren alle Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala auf die Art und Weise, wie Allah sie sich selbst zugeschrieben hat und wie der Prophet haben sie sich seinem Herrn zugeschrieben hat. Das komplette Gegenstück dazu ist die Jahmiya, die nichts der Namen und Eigenschaften Allahs akzeptiert. Tayyib. Also nichts der Eigenschaften Allahs akzeptiert. Tayyib. Dazwischen gibt es eine Gruppe, die kann man sagen, in diesem Bereich einen Mittelweg eingeht. Natürlich kein Mittelweg, der Mittelweg ist nicht, was ist in diesem Sinne, aber es ist ein Mittelweg. Sie sind die Ash'ariya. Ash'ariya sagen, von allen abstrakten Eigenschaften Allahs akzeptieren wir sieben. Ich sage, diese sieben sind diejenigen, auf die der Verstand hinweist. Das ist einmal Al-Qudra, die Macht, Al-Irada, der Wille, Al-Ilm, das Wissen, Al-Hayah, das Leben, Al-Sam', das Hören, Al-Basar, das Sehen, und Al-Kalam, das Reden. Sind hier die Hikmah nicht dabei? Ne? Aber viele haben, also das meiste ist nicht dabei. Das heißt, sie sagen, diese sieben sind, die Eigenschaften Allahs, die wir ihm auch zuschreiben. Daraufhin hat die Jahmiyyah zu ihm gesagt, dann sind wir eigentlich rechtgeleiteter als ihr. Weil ihr von allen Eigenschaften akzeptiert ihr sieben. Und alle anderen leugnet hier. Wir sind konsequenter. Sie akzeptieren gar nichts. Weil ich meine, warum? Sie haben ihnen gesagt, wenn ihr diese sieben akzeptiert, warum nicht ein achtes? Warum nicht eine neunte Eigenschaft? Warum nicht eine zehnte Eigenschaft? Und warum nur die abstrakte? Und warum nicht die konkrete? Und so weiter. Es hat kein Ende, weil es eben durch den Verstand gefiltert wird und jeder Mensch hat einen anderen Verstand als der andere. Die Mu'tazila, sie lehnen diese sieben Bedingungen, sie lehnen auch diese sieben ab. Sie sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Qadir, das heißt, er ist der Allmächtige. Sie erkennen diesen Namen an, aber nicht die Bedeutung, die dahinter steckt. Also sind noch extremer als die Ash'ariya. Ich will damit sagen, es gibt verschiedene Gruppen der Scholastiker, weil der Mensch eben unterschiedlich ist. Deswegen, damit wir uns einig sind, sollten wir nicht als Quelle den Verstand einer bestimmten Person nehmen, sondern sollten als Quelle den Koran und die Sunna nehmen. Weil darüber sind wir uns einig, dass das eben die Quelle ist, auf die man sich stützt. Da gibt es einen Punkt, nur diese Punkte, diese Abschnitte. Da gibt es einen Punkt, liebe Geschwister, das sind die negierenden Eigenschaften, die sogenannten Sifat As-Salbiya. Und wir haben ja gesagt, es gibt Sifat Thubutiyya, das sind die Eigenschaften, die Allah zugeschrieben werden. Es gibt Sifat Salbiya, das sind Eigenschaften, die Allah abgeschrieben werden, an die wir nicht glauben. Die Scholastiker, sie haben bestimmte Eigenschaften, zwar fünf an der Zahl, die sie Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben und anderen sozusagen abschreiben. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht, ich habe das zwar aufgeschrieben als Punkt, aber ich möchte gerne diesen Punkt überspringen, da ich kein Experte bin auf dem Gebiet, was diese negierenden Eigenschaften sind von den Scholastier und warum sie es abgeschrieben haben. Und es zusammengefasst, was der Autor da sagen wird, ich werde das eines Tages lesen. Sie schreiben Allah subhanahu wa ta'ala bestimmte Namen zu, bestimmte Eigenschaften zu und sagen, weil diese Eigenschaft hat nur Allah subhanahu wa ta'ala. Dieses Wort dürfen wir nur Allah zuschreiben, weil diese Eigenschaft hat nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Autor zeigt, dass auch diese Vorgehensweise nicht stimmt und dass es gesünder ist und besser ist und richtiger ist und zweifellos die Wahrheit ist, dass man Allah einfach die Namen gibt, die Allah sich gegeben hat. Also, sie haben Angst, Allah subhanahu wa ta'ala einen Namen zu geben, der eine Ähnlichkeit zwischen sich und der Schöpfung hinweist, richtig? Deswegen haben sie ein Wort erfunden und gesagt, wir schreiben Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel die Eigenschaft Baqa zu. Baqa ist die ewige Fortdauer. Und diese ewige Fortdauer haben sie gesagt, weil Baqa bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala für immer und ewig lebt und dies ist eine Eigenschaft Allahs. Aber wenn wir im Koran nachschauen, finden wir, dass auch diese Eigenschaft Al-Baqa Geschöpfen zugeschrieben wird. Allah sagt, وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَعْدُ. Das ist die gleiche Sache. Das heißt, der Autor will nur zeigen, dass sie Fehler gemacht haben, auch bei dieser Thematik. Aber das ist nicht wichtig, dass wir diese Sache unbedingt näher betrachten. Wichtig ist für uns, die Scholastiker selbst bekennen ihre Fehler. Einer von ihnen ist Ibn Rushd, Rahimahullah, Muhammad ibn Ahmad. Er ist von den besonders im Westen, besonders angesehen, sie mögen ihn, sie nennen ihn Philosoph, Denker, weiß nicht was. Er ist ein malikitischer Gelehrter. Er ist der Autor von Büchern wie Bidayat und Mujtahid, einem bekannten Buch, das auch das unterrichtet in den Universitäten an Scharia-Studenten. Ibn Rushd, Rahimahullah, sagte, auf wen der über theologische Dinge spricht, kann man sich überhaupt verlassen. Und Imam al-Razi, rahimahullah ta'ala, Fakhruddin al-Razi, ist ein Imam, der auch einen berühmten Tafsir geschrieben hat. Und er war eben auch Ash'ari, rahimahullah, gestorben 606. Er sagte, nachdem er sein Leben durchgemacht hat mit dieser Scholastik, unser lebenslanges Forschen bringt uns keinen Nutzen, außer dass wir damit aufsammeln, was von diesen und jenen gesagt wurde. Unser lebenslanges Forschen bringt uns keinen Nutzen, außer dass wir das aufsammeln, was jener und jener gesagt hat. Was hat der gesagt? Al-Ash'ari hat das gesagt. Und Al-Maturidi hat das gesagt. Und der hat das gesagt. Und der hat auch den geantwortet mit dem Grundsatz. Und der hat diese Regel aufgestellt und damit geantwortet. Das ist alles. Also das ist die Zusammenfassung von der gesamten Scholastik. Das hat uns in unserem Iman nicht weitergebracht. Das hat uns unsere Probleme nicht gelöst. Und letztendlich haben wir nichts davon gehabt. Ein anderer Imam, den wir kennen, das war Al-Juwayni, über den haben wir schon gesprochen, Imam al-Haramain, rahimahullah, der Autor von dem Usul-Fiqh-Werk Al-Waraqat und anderen, er sagte, ihr unsere Freunde, beschäftigt euch nicht mit dem Kalam. Hätte ich gewusst, wohin der Kalam mich führt, dann hätte ich mich nicht damit befasst. Und kurz vor seinem Tod sagte er, ich tauchte ein in das weite Meer, verließ die Gelehrten des Islam und ihrer Wissenschaft und drang in das ein, was sie mir verboten hatten. Und jetzt wäre mir mein Herr mit seiner Barmherzigkeit nicht entgegengetreten, dann wehe dem Ibn al-Juwayni. So verkünde ich sterbe in der Glaubenslehre meiner Mutter. Warum gab es ja seine Mutter? Weil seine Mutter hat keine Ahnung gehabt von der Scholastik. Und sie ist als Muslima geboren und gestorben, inshallah, ohne sich zu kümmern um komplizierte Themen. Und sie hat Koran gelesen und sie hat Hadithe gehört und sie hat daran geglaubt, was man ihr gesagt hat, das gemäß dem Offensichtlichen, was die Worte hergeben. Deswegen sagt er, ich stärke im Glaubenssatz meiner eigenen Mutter. Und das zeigt auch, dass die Aqidah der Muslime einfach ist und nicht kompliziert ist. Du hast einfach geglaubt, was Allah dir gesagt hat, subhanahu wa ta'ala. Und in einer anderen Version sagt er, ich sterbe in der Glaubenslehre der alten Leute von Nishapur. Nishapur, eine Stadt im Nordosten Irans. An dieser Stelle machen wir Shabbat. Eine Pause. Barakarafik sagt, wir machen 10 Minuten Pause, 5 nach 4. Treffen wir uns, damit wir den letzten Block inshallah hinter uns bringen. Dann essen wir zusammen. Dann ist auch Asr-Gebet. Bismillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Im Namen Allahs, Allahs Barmherzigen, Allahs Weg, Segen, mein Herz, Allahs Segen, mein Herz, meine Barmherzigkeit und Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Willkommen, liebe Geschwister, zum letzten Block, inshallah ta'ala, in dieser Unterrichtsreihe, in der wir uns unterhalten möchten über Grundsätze in Bezug auf die Namen und Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Und diese Grundsätze sind quasi wie eine mehr oder weniger Zusammenfassung von dem, was bereits vorausgegangen ist. Denn wir wollen ja lernen, wie man umgeht mit den Namen und Eigenschaften Allahs insgesamt, wie man daran glaubt zumindest. Es geht jetzt nicht um die Umsetzung, es geht nur um den Glauben daran. Denn wir haben nur exemplarisch bestimmte Eigenschaften kennengelernt. Und wir möchten auch jetzt natürlich wissen, wie wir über alle anderen, wie wir mit allen anderen umgehen müssen, wie wir daran zu glauben haben. Erstens, die erste Regel lautet, was für die Eigenschaften gilt, gilt auch für das Wesen. Diese Eigenschaft, diese Regel besagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, laysa kamithlihi shay, nichts ist ihm gleich. Und wenn du glaubst, dass Allah subhanahu wa ta'ala sein Wesen nicht dem Wesen aller anderen Geschöpfe gleicht. Wenn du das über sein Wesen sagst, dann sagt das Gleiche auch über seine Eigenschaften und über seine Namen. Dann hast du niemals Tamthil gemacht und dann kannst du allen anderen auch antworten. Alle anderen Sekten, die einen Teil der Namen Allahs und Eigenschaften bestätigen und einen anderen Teil der Eigenschaften leugnen, ihnen kannst du genau das sagen. Du fragst sie, warum akzeptierst du eine bestimmte Eigenschaft Allahs nicht? Er sagt dir, weil die offensichtliche Bedeutung dieser Eigenschaft Tamthil wäre. Dann sagen wir, es ist kein Tamthil. Entschuldigung, dann sagen wir, wenn du aber die Eigenschaft zum Beispiel des Wissens und die Eigenschaft der Lebendigkeit, die du Allah zuschreibst, dann ist es doch auch eine Form von Tamthil, denn der Mensch hat auch Wissen, ist auch lebendig, dann wird er sagen, ja, aber sein Leben und sein Wesen und seine Lebendigkeit ist anders als das von einem Menschen. Und wir sagen, genau das Gleiche sagen wir auch in Bezug auf die konkreten Eigenschaften, wie die beiden Hände, die Augen oder andere konkrete Eigenschaften. Deswegen, die Regel lautet, was für die Eigenschaften gilt, gilt auch für das Wesen Allah subhanahu wa ta'ala und umgekehrt. Zweitens, was für manche Eigenschaften gilt, gilt auch für andere. Aussagen über einige der Eigenschaften, was Bestätigung und Ablehnung betrifft, sind ebenso Aussagen über den Rest der Eigenschaften. Das ist ein Grundsatz, der sich an folgende Personengruppen richtet. Erstens, jene, die einige Eigenschaften bestätigen, andere aber leugnen. So wie manche etwa Leben, Wissen, Macht bestätigen. Merkt ihr? Leben, Wissen, Macht, alles abstrakt. Jedoch Liebe, Wohlwollen und Zorn ablehnen. Das sind zwar auch abstrakte, aber es sind Eigenschaften seiner Handlung. Und dergleichen und diese als Metapher ansehen. So erwidert man, dass keinerlei Unterschiede zwischen den Eigenschaften bestehen. Also wenn du an die Eigenschaften, die abstrakt sind, glaubst, dann musst du auch an die Eigenschaften, die konkret sind, glauben. Und dann musst du auch an die Eigenschaft, die sich aus der Handlung ergeben, glauben. Denn alles ist der gleiche Gott und alles ist der gleiche Sprecher, der uns die Sachen mitgeteilt hat, der Koran Karim oder eben der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und es macht keinen Sinn, dass du sagst, einmal glaube ich daran und einmal glaube ich nicht daran. Ebenso ist dieser Grundsatz eine Erwiderung auf jene, die den Namen Allah subhanahu wa ta'ala bestätigen, die Eigenschaften jedoch zurückweisen. Das heißt also, wenn du glaubst, dass Allah subhanahu wa ta'ala lebendig ist und diese Eigenschaft der Lebendigkeit hat, er ist der Lebendige und hat auch die Eigenschaft der Lebendigkeit, wenn du diese Eigenschaft bestätigst, glaubst du auch die anderen Eigenschaften bestätigen und welche Bedeutungen sie beinhalten. Egal, ob es dem offensichtlichen Anschein nach ein Tamthil ist oder nicht. Egal, ob es sich um abstrakte oder ob es sich um konkrete Eigenschaften handelt. Was du mit den einen machst, machst du auch mit den anderen. Dieser Grundsatz ist auch eine Erwiderung auf all jene, die Namen und Eigenschaften leugnen und überhaupt keine Namen und Eigenschaften zuerkennen, mit der Behauptung, dies sei eine Form von Tempel. Dritter Grundsatz. Die Namen und Eigenschaften Allahs gründen auf der Offenbarung. Damit soll ausgedrückt werden, dass die Quelle über Allah zu reden ist der Koran und die Sunna und nicht etwa der Verstand. Der Verstand, haben wir gesagt, seine Aufgabe ist es, zu verstehen, was geschrieben steht. Allah sagt es subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, und verfolge nicht das, wovon du kein Wissen hast. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّهُ دَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا, gewiss Gehör, Augenlicht und Herz, all diese danach wird gefragt werden. Imam Ahmad rahimahullah sagte, Allah wird durch nichts anderes beschrieben, außer so, wie er sich selbst beschrieb und wie sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam ihn beschrieb. Koran und Hadith werden dabei nicht überschritten. Wir haben darüber schon gesprochen, aber ich weise noch einmal darauf hin. Wenn wir sagen, die Gaben-Eigenschaften gründen in der Offenbarung, dann meinen wir damit, dass das die Quelle der Offenbarung ist. Und das bedeutet auch das, was wir vorhin gesagt haben, was wir gestern gesagt haben. Und zwar, wenn wir einen, wir haben über drei Methoden gesprochen, wie man Allah subhanahu wa ta'ala eine Eigenschaft zuschreibt. Wir haben gesagt, die eine Methode ist, dass Allah die Eigenschaft erwähnt. Zweite Methode ist, Allah uns einen Namen erwähnt und davon eine Eigenschaft ableiten. Okay? Und die dritte Methode ist, dass Allah eine Handlung erwähnt und dass wir aus der Handlung eine Eigenschaft ableiten. Damit nicht jemand sagt, im Koran steht nicht die Eigenschaft so und so. Obwohl ihr sie zuschreibt, ja, wir schreiben sie zu aufgrund des Namens. Denn wir glauben auch an den Namen und auch an die Bedeutung des Namens. Das ist auch natürlich gegründet unter Offenbarung, logischerweise. Vierter Grundsatz. Alle Namen Allah subhanahu wa ta'ala sind schöne Namen. Die Namen, in denen sich Allah azza wa jalla beschrieb, sind nicht nur schön, sondern sie erreichen die äußerste Grenze an Schönheit. Allah sagte, وَلِلَّهِ الْأَسْمَى الْحُسْنَى. Allah hat die schönsten Namen. In Surat Al-A'raf, Vers 180. Dies, weil die Namen auf den besten unter den benannten und die ehrenvollste Bedeutung hinweisen. Und diese ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und weil sie vollkommene Eigenschaften umfassen. Sie enthalten keinerlei Mangel, von welchem Gesichtspunkt auch immer, weder einen denkbar möglichen noch einen tatsächlichen. Wenn wir also über Al-Alim sprechen, im Allwissenden, als einen der Namen Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist es ein Name, dem keine, dann ist es eine Eigenschaft, dem keine Unwissenheit vorausging und auch dem kein Vergessen folgt wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, La yadillu Rabbi wa la yansa. Mein Herr irrt nicht, noch vergisst er. Und die Schönheit der Namen Allahs zeigt sich nicht nur vereinzelt in den Namen selbst, über die Namen alleine betrachtet, sondern auch in der Kombination der Namen, wie Allah sie im Koran Karim erwähnt hat. Allah Azza wa Jal hat in sehr, sehr vielen Ayat am Ende die Ayat beendet mit zwei Namen von ihm, subhanahu wa ta'ala. Manchmal einen Namen, manchmal zwei Namen, manchmal auch mehr. Ein Beispiel dafür ist, Allah sagte, La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allmächtigen oder dem Ehrenvollen und dem Allweisen. Und wenn jemand allmächtig ist, wenn jemand alles tun kann, dann heißt es noch lange nicht, oder in dem Fall schon natürlich, aber wenn jemand Macht hat, dann heißt es nicht, dass er diese Macht auch gerecht einsetzt, dass er diese Macht weise nutzt. Aber daraufhin weist die Eier hin. Er sagt, er ist der Allmächtige, aber mach dir keine Sorgen, er ist gleichzeitig auch der Allweise, subhanahu wa ta'ala. Das heißt auch die Kombination, das ist übrigens ein Thema für sich, wenn man den Koran Karim studiert, dass man sich bewusst macht, warum Allah Azza wa Jal diesen Namen erwähnt, ausgerechnet an dieser einen Stelle. Ja, es gibt zum Beispiel eine Ayah in Surat Al-Anfal, das ist eine Hausaufgabe für euch, der Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Das heißt so viel wie, fürchtet Allah, oder seht euch vor Allah vor, oder fürchtet, seht, oder habt Angst vor Allah, wahrlich Allah ist allvergebend und barmherzig. Da würde man erstmal sagen, ist ein Widerspruch, richtig? Aber wenn man den Textzusammenhang kennt, dann weiß man die Sache zu lösen. Also es geht jeder Name, Allah subhanahu wa ta'ala hat wirklich seine Stelle an diesem Post. Der fünfte Grundsatz, Allah wird nicht durch eine reine Verneinung beschrieben. Allah wird nicht durch eine reine Verneinung beschrieben. Das bedeutet, wie Sheikh al-Islam Ahmad al-Rahim auch hingewiesen hat, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man eine Eigenschaft Allah abschreibt, egal welche Eigenschaft es ist, dann ist das bloße Abschreiben an sich kein Lob. Also, wenn du sagst, Allah subhanahu wa ta'ala stirbt nicht, dann ist dieser Ausdruck alleine nicht lobenswert. Sondern er wird erst lobenswert dadurch, dass du ihm das vollkommene Gegenteil zuschreibst. Das hast du natürlich automatisch gemacht. Ne? Wenn du sagst, er stirbt nicht, du willst damit sagen, er ist lebendig für immer und ewig. Sobald du das machst, er ist lebendig wie ich, Alhamdulillah, ist ja genau, was du machen sollst. Okay? Aber wir wollen damit sagen, wenn Allah sich etwas abschreibt, oder wenn du ihm nur sagst, diese Eigenschaft hat er nicht, dann ist es kein Lob. Sondern lobenswürdig ist es erst, wenn du diese Eigenschaft, das Gegenteil davon Allah subhanahu wa ta'ala zuschreibst. Und das ist ein Unterschied zwischen der Ahl Sunnah und manchen Sekten, die Allah subhanahu wa ta'ala beschreiben, durch solche Dinge. Sie sagen, Allah ist nicht so, Allah ist nicht so, Allah ist nicht so, Allah ist nicht so, Allah ist nicht so, Allah ist nicht so. Das ist, was sie sagen. Da wies Allah, Allah weiß man nicht. Darf man nicht sagen. Er ist nicht so und nicht so und nicht so. Das ist kein Lob. Wenn du ein Messer sagst, nein. Beispiel, subhanahu wa ta'ala, er sagte, وَلَا يَعُدُهُ حِفْرُهُمَا. Natürlich, nur darauf hinweisen, wir bewegen uns trotzdem im Bereich der Offenbarung. Also, man soll jetzt nicht aus einer Sache selbst etwas entnehmen. Wir wollen nur sagen, dass sobald Allah subhanahu wa ta'ala sich etwas abgeschrieben hat, dann wissen wir, es gibt ein vollkommenes Gegenteil dazu. Und das finden wir natürlich im Koran, das immer wieder, dass wir nicht selbst Begriffe erfinden, das will ich damit sagen. Zum Beispiel, وَلَا يَعُوتُهُ حِفْرُهُمَا, das heißt, um ihre Behütung, das heißt, die Behütung von Himmel und Erde, beschwert ihn nicht, fällt ihm nicht schwer. Das Gegenteil davon ist die Stärke Allah subhanahu wa ta'ala, er ist ذُلْقُوَّةِ الْمَتِينَ. ذُلْقُوَّةِ الْمَتِينَ. ذُلْقُوَّة ist derjenige, der Stärke hat, der stark ist. Und Al-Matin wird manchmal übersetzt mit der Feste oder ähnliches, aber es ist ein Ausdruck dafür, dass er nicht nur stark ist, denn wenn er nur stark wäre, könnte es implizieren, dass nach der Stärke auch Schwäche wiederkommt. Und deswegen ein Matin ist ein Hinweis darauf, dass er nicht nur der Starke ist, sondern er ist derjenige, der auch stark bleibt. Er ist der Starke und der stark bleibende Subhanahu wa ta'ala. Deswegen kommt dieser Name auch im Zusammenhang vor, über Qubbat al-Matin. Beispiel aus dem Koran, weiteres Beispiel für, dass man nicht nur einfach was abschreibt, sondern auch gleichzeitig was zuschreibt. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Dein Herr tut niemandem Unrecht. Dein Herr tut niemandem Unrecht. Es ist erst ein Lob, diese Eier, wenn du daraus verstehst, dass er jedem Recht tut. Wenn du daraus verstehst, dass er gerecht ist, subhanahu wa ta'ala. Sheikh al-Islam sagt, rahmahullah, denn reine Negation bedeutet reine Nichtexistenz. Reine Negation hat rein gemeint, ist nur Negation, ohne dass man das Gegenteil dazu schreibt, ihm zuschreibt. Reine Negation bedeutet nämlich reine Nichtexistenz. Und eine reine Nichtexistenz bedeutet, dass nichts ist. Und wenn nichts ist, dann sagt man auch, es ist nichts, es ist belanglos. Geschweige denn, dass es sich um Lobpreis oder um Vollkommenheit handeln könnte. Das Nichtvorhandene und das Unmögliche werden durch reine Nichtexistenz beschrieben. Das Nichtvorhandene und das Unmögliche aber werden nicht durch Lobpreis und Vollkommenheit beschrieben. Zitat Ende Rahman. Gehen wir zum sechsten Grundsatz über. Ausdrücke, aus denen sich Wahres oder auch Falsches ergeben kann. Wie geht man damit um? Wenn jemand über Allah subhanahu wa ta'ala eine Aussage macht und diese Aussage befindet sich weder im Koran al-Karim bestätigt, noch befindet sie sich im Koran al-Karim abgelehnt. Und ich meine damit auch nicht indirekt. Ja? Also es gibt ja Eigenschaften, also auch nicht indirekt, ist nicht so wichtig, aber ich will damit sagen, es gibt Eigenschaften, die lassen sich ordnen, unter anderem. Wie dem auch sei, ein Beispiel dafür ist, wenn jemand dich fragt, hat Allah subhanahu wa ta'ala, ist Allah an einem Ort? Oder befindet sich Allah subhanahu wa ta'ala in einer bestimmten Richtung? Diese Begriffe, Ort, Makan oder Richtung Jiha, findet man nicht im Koran wieder. Und findet man auch nicht in der Sunna des Propheten Sallallahu wieder. Und deswegen, als manche Gelehrte diese Begriffe verwendet haben, wie Imam al-Tahawi in seiner Aqidah al-Tahawiyya, als er gesagt hat, Allah subhanahu wa ta'ala, la tahtawihi al-Jihad al-Sitt, und la yuhaddu bihadd und so, dass er will damit sagen, dass man Allah subhanahu wa ta'ala keine bestimmte Richtung zuschreiben darf. Oder er hat keine Grenzen, solche Begriffe, die eben nicht Erwähnung finden im Koran und in der Sunna, haben die Erläuterer dieser Texte, den Imam dafür kritisiert, dass er solche Begriffe benutzt hat, aus der Scholastik. Und das ist besser, und wenn man sich beschränkt, wenn es um Allah geht, subhanahu wa ta'ala, auf die Begriffe, die Allah erwähnt hat, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, wie gehen wir damit um? Wenn jemand einen Begriff verwendet hat, der sich weder im Koran bestätigt noch negiert findet, dann fragen wir die Person erstmal, was hast du damit gemeint? Und wenn er damit etwas meint, das in Ordnung ist, dann sagen wir ihm, Jazakallahu khairan, aber verbessere lieber den Ausdruck und benutze etwas anderes. Wenn zum Beispiel, wenn jemand sagt, zu den Allah subhanahu wa ta'ala ist, Al-Qadim, das steht auch in der Aqidah, ja. Er ist Al-Qadim und Al-Qadim ist der, würde sagen, der Alte, aber das passt nicht, deswegen meint damit jemand, der schon immer da war. Al-Qadim. Oder er ist Al-Baqi. Al-Baqi ist derjenige, der für immer bleiben wird. Dann sagen wir ihm, Subhanallah, diese Begriffe, warum verwendest du diese Begriffe, wenn du was Richtiges meinst? Er meint mit Al-Qadim jemand, der schon immer da war. Und er meint mit Al-Baqi jemand, der auch immer bleiben wird, der niemals vergeht. Sagen wir Subhanallah, wenn du das meinst, dann benutzt du einfach die Worte, die Allah verwendet. Allah sagt Al-Awwal und Al-Akhir. Und Al-Awwal und Al-Akhir, so ein Hadith. Und das ist, was wir damit sagen. Und das heißt, am besten beweist dann, dass man darauf hinweist, dass diese Begriffe nicht verwenden soll, sondern die Begriffe, die überliefert sind. Dann sollte er was Falsches meinen, dann natürlich Tawan. Sagst du ihm etwas Falsches. Ansonsten von uns ist nicht verlangt worden, solche Begriffe zu bestätigen oder abzulehnen. Ich habe euch das Beispiel gesagt, jemand kommt zu euch und sagt, Allah subhanahu wa ta'ala, einer seiner Namen ist Fannan, der Künstler. Weil er guckt sich die Welt an und sagt, das kann nur ein Künstler machen, so schön. Man sagt, ja, guck mal, dieser Begriff, was meinst du damit? Willst du damit sagen, dass es die Schöpfung so schön ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala das erschaffen hat, was niemand so machen kann wie er? Dann sagt er ja. Wie sagt Allah hier? Benutzt aber nicht Al-Fannan, weil dieser Begriff erstens kommt nicht im Koran und Sunna vor. Und zweitens, wir haben im Koran einen Begriff, der das wiedergibt, was du sagen willst. Und zwar Badi'u Samawati wal Ard zum Beispiel. Ja. Das ist, was mit diesem Grundsatz gesagt wird, nur Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnt. Kommen wir zum siebten Grundsatz. Die Ursache für die Leugnung der Bedeutung der Namen und Eigenschaften Allahs, oder besonders die Eigenschaften Allahs, ist der Ta'dhim. Entschuldigung, die Ursache für den Ta'dhim, das heißt die Leugnung der Bedeutung der Eigenschaften Allahs, ist zuallererst die Überzeugung darin, lege eine Gleichsetzung mit dem Menschen. Jeder, der Ta'dhim macht, jeder, der die Bedeutung der Namen Allahs oder die Bedeutung der Sifat Allah subhanahu wa ta'ala leugnet, er leugnet es, weil er Angst hat vor dem Tamthil. Deswegen muss man an dieser Stelle anpacken und sagen, zu glauben an das, was Allah und sein Gesandter gesagt haben, ist kein Tamthil, sondern es ist die Wahrheit, nur du darfst dir davon keine Vorstellung machen und du darfst nicht nach dem Wie fragen. Beispiel, was ist der Grund, warum manche Leute sagen, die Hand Allahs ist seine Macht, weil sie Angst haben, sich davon eine Vorstellung zu machen? Und das ist der Tamthil. Und wir sagen ihm, wir haben kein Tamthil, weil wir sagen, die Hand Allahs ist nicht so wie die Hand des Menschen. Und zweitens sagen wir ihnen, selbst wenn du die Hand ersetzt durch die Macht, hast du dein Problem noch nicht gelöst. Du hast zwar gelöst, dass du von einer konkreten Eigenschaft, einer Khabari-Eigenschaft gesprungen bist zu einer abstrakten, einer Ma'nawi-Eigenschaft, aber du hast dein Problem nicht gelöst. Weil die Macht auch ist eine Eigenschaft, die ein Mensch haben kann. Und dann wird er sagen, ja, die Macht Allahs nicht so wie die Macht des Menschen. Dann sagen wir, genauso ist auch die Hand Allahs nicht so wie die Hand des Menschen. Achtens, die Verse über die Eigenschaften Allahs gehören nicht zu den unklaren Stellen des Koran. Allah sagte subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Imran, sinngemäß, er ist es, der auf dich das Buch herabgesandt hat. Zu ihm gehören eindeutige Verse, sie sind der Ursprung des Buches. Und zu ihm gehören auch mehrdeutige Verse oder unklare Verse. Allah sagt, was diejenigen Menschen, vor allem die nach ihr Qulubihim Zayr, was diejenigen Menschen angeht, in deren Herzen Abschweifung ist, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, so folgen sie dem, was von den Ayat unklar ist. ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. Das heißt, sie folgen diesen unklaren Versen. Warum? Weil sie natürlich, also sinngemäß eigentlich, warum? Weil sie natürlich versuchen, etwas Bestimmtes zu erreichen. Eine bestimmte Überzeugung zu erreichen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt aber, jetzt kommt der entscheidende Satz, niemand kennt den Ta'wil dieser mehrdeutigen Ayat außer ihm. Niemand kennt den Ta'wil der mehrdeutigen Ayat außer ihm. Das ist eines der stärksten Argumente derjenigen Gelehrten, die gesagt haben, Allahu a'lam, was er meint, wenn er sagt, wenn er von einer Eigenschaft von ihm spricht. Also wenn du eine Eigenschaft Allahs hast und du fragst ihn, ja, was ist das, was bedeutet das? Er sagt dir, Allahu a'lam, ich weiß nicht. Was ist dein Beweis? Wieso sagt dir, weil Allah hat gesagt im Koran, dass niemand diese mehrdeutigen Ayat kennt, außer ihm. Und hier sagen wir, stopp, Vorsicht, wenn du diese Bedeutung der Ayat nicht kennst, wie Al-Yad oder Al-A'yun oder Al-Nafs oder etwas anderes, wenn du das nicht kennst, so gibt es andere, die es kennen. Und die arabische Sprache ist sehr deutlich in dieser Hinsicht. Und deswegen dürfen wir nicht sagen, die Ayat über die Eigenschaften Allahs gehören zu den unklaren Stellen, die nur Allah kennt. Es sei denn, man meint die wahre Beschaffenheit davon. Es sei denn, man meint, dass wie diese Eigenschaften, da kann sein, dass die Sache passt, weil Allah tatsächlich kennt nur, er ist der Einzige, der diese Sachen kennt. Aber wenn wir sagen, diese Ayat für die Eigenschaften Allahs kennt nur Allah subhanahu wa ta'ala, in dem Sinne, dass wir nicht verstehen, was diese Worte bedeuten, die sie behauptet haben, sondern das stimmt nicht. Imam Malik hat doch gesagt, als er gefragt worden ist, wie hat der Alabama sich über den Thron erhoben, sagte er, Al-Istiwa'u ghayru majhul, Al-Istiwa'u ma'lum. Er sagte, Istiwa ist bekannt. Wir wissen, was es bedeutet. Und deswegen gehört es in diesem Sinne nicht zu den mehrdeutigen Ayat Allahu an. Neunter Grundsatz. Der Vorrang der Offenbarung gegenüber dem Verstand in der Erkenntnis der Namen und Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Darüber haben wir sicherlich schon ein paar Mal gesprochen. Und deswegen sagen wir, dass wir finden im Koran Karim den Hinweis an mehreren Stellen, wo Allah azza wa jal uns vorgibt, was wir zu glauben haben. Er sagt, du musst es so glauben und nicht anders. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Wisse ist ein Befehl. Du sollst wissen, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ich würde dir vorgeben. Allah sagte, ittabi' ma uhiya ilayka min rabbik. Folge dem, was dir von deinem Herrn an Offenbarung eingegeben wird. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Und wir haben vor dir keinen Gesandten gesandt, dem wir nicht die Weisung eingegeben hätten, es gibt keinen Gott außer mir, so dient mir, den wir eingegeben haben. Das hast du zu glauben und sonst nichts. Die Aqida wird vorgegeben. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, Allah hat ihm gesagt, dass er Folgendes sagen soll, إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي. Wenn ich irre gehe, dann gehe ich nur zu meinem eigenen Nachteil irre. وَإِنْ اِهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي. Und wenn ich recht geleitet bin, so ist es durch das, was mir mein Herr an Offenbarung eingegeben hat. Und auch für uns gilt, wir werden nur recht geleitet sein, wenn wir uns halten an das, was Allah uns vorgegeben hat. Und nicht uns halten an die Meinungen von irgendwelchen Leuten. Der zehnte Grundsatz. Die Texte der Koran, des Koran und der Sunna müssen ihrem äußeren offensichtlichen Wortlaut gemäß angenommen werden. Ohne Entstellung, besonders jene, die die Eigenschaften betreffen. Dieser Grundsatz gilt übrigens nicht nur für die Aqida, sondern gilt auch für den Fiqh. Wenn du eine Ayah hast im Koran Karim und diese Ayah bedeutet offensichtlich etwas Bestimmtes, dann gilt grundsätzlich das, was Allah gesagt hat, dem offensichtlichen Wortlaut nach, das ist relevant. Und wir gehen nicht von der offensichtlichen Bedeutung zu einer im Hintergrund stehenden Bedeutung über, es sei denn, ein Beweis spricht dafür. Ich habe euch ein Beispiel genannt, aus dem Fiqh genauso. Nehmen wir ein Beispiel, und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Masa dakara ufagata wata. Das gleiche Beispiel. Er sagt, wer sein Geschlechtsteil angefasst hat, soll Wudu machen. Die offensichtliche Bedeutung davon ist, dass es egal ist, ob er direkt, Entschuldigung, dass die offensichtliche Bedeutung davon ist, dass er ihr von Berührung spricht. Und unter Berührung versteht man das direkte Berührung ohne, das direkte Berühren, ohne dass dazwischen etwas wäre wie ein Stück Stoff oder ähnliches. Und wenn jemand sagt, nein, damit ist das nur das indirekte Berühren gemeint, dann kommt er natürlich nicht hin, dann wird der Hadith ihm nicht dabei behilflich sein. Grundsätzlich gilt es, dass man sich an die offensichtliche Bedeutung der Worte hält. Was es für Aqidah gibt, ich meine, das haben wir jetzt 3 Tage durchgemacht. 11. Die Bedeutung des äußeren offensichtlichen Wortlautes der Offenbarungstexte ist uns einerseits bekannt und andererseits unbekannt. Das ist, was wir gesagt haben, dem Tafwil das überlassen. Wir haben gesagt, welcher Teil der Offenbarungstexte über die Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala ist uns bekannt? Der sprachliche Teil. Das heißt, der Teil, der für uns relevant ist. Der Teil, an den wir glauben müssen und den gemäß behandeln müssen. Das hat man, diesen Teil Allah subhanahu wa ta'ala zu überlassen, das ist nicht der Weg der Ahlus Sunnah Jama'a, das wäre Tafwid al-Ma'na. Der andere Teil der Ayah über die Eigenschaften Allahs ist derjenige über das Wie. Dieses Wie, das kennt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Diesen Teil Allah zu überlassen, das ist der Weg der Ahlus Sunnah, wie gesagt, Tafwid al-Kayfiyya. Und wenn man diesen Teil nämlich Allah nicht überlässt, dann wäre man Gott bewahre, wäre man Teil der Mushabbiha, die Worte wie Tabthil machen. Und der Beweis, ein deutlicher Beweis dafür, dass die Ayat des Koran Karim, die Ayat des Sufat, Eigenschaften sind, über die wir nachdenken sollen oder Eigenschaften, an die wir glauben, ist die Tat, dass Allah uns von uns verlangt hat, über die Ayat nachzudenken. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Das heißt, wir haben zu dir die Ermahnung hinabgesandt, damit du den Menschen klar machst, was ihnen offenbart worden ist und auf das sie nachdenken mögen. Die anderen, die nicht Tafwid al-Ma'na machen, sie sagen, du sollst über alles nachdenken im Koran, außer wenn Allah über sich selbst spricht. Zwölftens, alle Eigenschaften Allahs sind Ausdruck der Vollkommenheit. Egal um welche Eigenschaften es geht, es ist ein Ausdruck der Vollkommenheit und darauf natürlich weist die Offenbarung hin, aber auch der Verstand. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran Karim, وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَى. Allah aber hat die höchste Eigenschaft. Also hat die schönsten Namen, das ist mal Husna. Und was die Eigenschaften angeht, die sind auch die höchsten. Wallahi, Mathal und A'la. Das Mathal, das ist eine sprachliche Sache, kann man selbst machen schon, aber das Mathal auch Eigenschaft bedeutet, weil Mathal normalerweise der Araber steht darunter Gleichnis, das Mathal auch Eigenschaft bedeutet, das kann er nachschauen in Surat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Surat 47, Vers 12, weil da wird es auch so verwendet. Eine Pause wegen Essen. Wir haben hier nur noch einen Block vor uns, ungefähr 45 Minuten. Das heißt, nach dem Asr-Gebet machen wir direkt den Block, 45 Minuten. Danach haben wir dann Zeit, weil Scheich ist ja sowieso hier bei uns übernachtet, ja, haben wir die Möglichkeit, dann sozusagen eine Stunde, eineinhalb Stunden einfach die. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi ila yawm al-din. Liebe Geschwister, kommen wir inshallah ta'ala zum letzten Teil inshallah ta'ala des Seminars. Und zwar wollen wir uns noch ein paar Grundsätze über die Namen und Eigenschaften Allahs anschauen, die mehr oder weniger zusammenfassen, wie wir mit diesem Thema umzugehen haben. Wir waren beim 13. Unterpunkt angekommen. Und der 13. lautet: Die Eigenschaften Allahs werden eingeteilt in zu bestätigende und zu negierende Eigenschaften. Und wir verstehen die zu bestätigenden Eigenschaften als diejenigen, die Allah und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala, zugeschrieben haben. Und wir haben gesagt, die sind alle Eigenschaften der Vollkommenheit, die keinen Mangel aufweisen, wie zum Beispiel das Leben, das Wissen, die Macht, das sich Erheben über den Thron, das Angesicht Allahs, seine beiden Hände. Und alle diese Eigenschaften haben wir Allah subhanahu wa ta'ala auf die ihm zu gebührenden Art, ihm zuzuschreiben, subhanahu wa ta'ala. Und der Beweis dafür ist die allgemeine Ayah im Koran in Surat An-Nisa, Vers 136, in der Allah sagte: Ya ayyuhalladhina amanu, o die ihr glaubt, aminu billahi wa rasulih, glaubt an Allah und seinen Gesandten und das Buch, das er seinem Gesandten offenbart hat, und die Schrift, die er zuvor herabgesandt hat. Wer Allah, seine Engel, seine Schriften, seine Gesandten und den letzten Tag leugnet, der ist fürwahr weit abgeehrt. Und diese Ayah, im Afarab ist der Gurjulistischad, das heißt der Grund, warum diese Ayah ein Beweis ist für das, was wir gesagt haben. Denn Allah sagte subhanahu wa ta'ala: Aminu billahi wa rasulihi. Das heißt, glaubt an Allah. Wenn wir sagen, glaubt an Allah, dann gehört dazu sein Wesen, sein Namen und seine Eigenschaften. Und glaubt an das Buch, das er auf seinen Gesandten herabgesandt hat. Und darin, an das Buch Allahs zu glauben, bedeutet, es gibt einen allgemeinen Glauben, einen spezifischen Glauben. Der allgemeine Glaube ist, dass wir an den Koran glauben, von A bis Z. Oder anders gesagt, vom Surat al-Fatiha bis Surat al-Nas. Spezifische Glaube ist, wenn du etwas Spezielles davon weißt. Wenn du zum Beispiel, wenn ich jetzt fragen würde, hat Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-A'raf zuerst von der Geschichte von Hud gesprochen oder erst die Geschichte von Ad gesprochen, von Hud oder erst von Salih, dann kann sein, du weißt dieses spezifische Wissen nicht. Und wenn du es wüsstest, du würdest daran glauben und du müsstest daran glauben. Aber allgemein glaubst du an die gesamte Sura, auch wenn du das Detail davon nicht kennst. Auch der Verstand beweist, den Glauben an die zu bekräftigenden Eigenschaften, als auch die zu negierenden Eigenschaften. Denn wir glauben Allah subhanahu wa ta'ala als ein vollkommenes Wesen. Und das besteht hier auf dem Verstand, dass Allah subhanahu wa ta'ala ewig ist und dass er niemals nicht existierte. Und wenn wir das glauben, dann haben wir das durch den Verstand bestätigt. Und gleichzeitig müssen wir ablehnen, dass Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen worden ist oder dass Allah subhanahu wa ta'ala irgendwann mal aufhört zu existieren. Das heißt, alles zeigt, dass die Eigenschaften Allahs, sowohl die Thubutiyya als auch die Salbiyya, Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben werden können, teilweise auch durch den Verstand. Unter den zu negierenden Eigenschaften verstehen wir alle, die mangelhafte Eigenschaften beinhalten oder allgemeiner alle Eigenschaften, die von Allah und seinen Gesandten abgelehnt worden sind. Wie zum Beispiel der Tod, der Schlaf, die Unwissenheit, das Vergessen und die Schwäche und die Müdigkeit. Und wir haben gelernt, dass man, wie gesagt, wenn man Allah etwas abschreibt, dass man dadurch automatisch ihm das vollkommene Gegenteil zuzuschreiben hat. Zur Ungerechtigkeit, zum Wulm Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber gehört es, sowohl Allah subhanahu wa ta'ala etwas zuzuschreiben, was er sich nicht zugeschrieben hat, als auch, dass wir Allah azza wa jalla etwas abschreiben, das er sich nicht abgeschrieben hat. Kommt zum 14. Grundsatz. Und zwar, hier geht es um etwas Neues, eine neue Information. Und zwar geht es darum, dass es geht um alles, was Allah sich selbst zugeschrieben hat. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er sich selbst etwas zuschreibt, dann machen wir mal zwei Beispiele. Wir werden sehen, es gibt einen Unterschied zwischen diesen beiden Dingen. Erstens, Allah sagt subhanahu wa ta'ala in der Surat Surat al-Hijr, Rahmatullahi wa barakatuhu wa alaykum ahl al-bayt. Das heißt, die Engel, sie sagen zu Ibrahim a.s. und seiner Familie, Allahs Barmherzigkeit sei auf euch und auch seine Segnungen, o Bewohner des Hauses. Allah hat sich was dazu geschrieben, einmal die Barmherzigkeit und die Segnungen, richtig? Das gucken wir, das ist eine Eier. Gucken wir uns eine andere Eier an. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. In Surah 25, 63, Allah sagt, die Diener des Alabamas sind diejenigen, die maßvoll auf der Erde umhergehen. Und so weiter und so fort. Wer hat den Unterschied gemerkt zwischen Rahmatullahi und Ibadullahi, Ibadur Rahman, wenn wir über die Eigenschaften Allahs sprechen oder bezüglich dem, was wir Allah zuschreiben? Oder anders gefragt, warum ist die Rahma eine Eigenschaft Allahs und die Diener Allahs nicht? Beides wurde Allah zugeschrieben. Die Rahma ist vollkommen, während die Diener unvollkommen sind. Das stimmt zwar, aber es ist nicht einfach zu fragen. Weil das Problem ist, wir brauchen jetzt einen Maßstab, durch den wir unterscheiden können zwischen dem, was Allah an Eigenschaften zugeschrieben wird und dem, was Allah im Sinne des Eigentums zugeschrieben wird. Ibadur Rahman sind die Diener des Alabamas. Warum werden sie Allah zugeschrieben? Nicht, weil sie seine Eigenschaft sind, sondern weil sie seine Diener sind oder sein Geschöpf sind oder sein Eigentum sind. Okay? Deswegen, der Gelehrte sagt hier, handelt es sich bei der Zuschreibung, oder ein anderes Beispiel, Quran, Surat al-Shams, weil wir es alle kennen, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. Da sagte der Gesandte Allahs zu ihnen, der Salih a.s. نَاقَةَ اللَّهِ. Die Kamelschute Allahs. Und die Kamelschute Allahs ist ein Geschöpf Allahs subhanahu wa ta'ala. Oder wenn du sagst, Baytullah, das Haus Allahs, ist auch ebenfalls ein Geschöpf Allahs subhanahu wa ta'ala. Warum? Ganz einfach, weil, wenn es sich bei der Zuschreibung zu Allah subhanahu wa ta'ala sich um etwas Eigenständiges handelt und nicht um eine Beschreibung, nicht um eine Eigenschaft, dann ist es etwas, das zu den Geschöpfen Allahs subhanahu wa ta'ala gehört. Ansonsten, wenn es sich um ein Merkmal handelt, dann handelt es sich um eine der Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Eigenständiges, oder kann auch sagen, Individualität, wenn man ein bisschen sprachlich gehobener sprechen möchte. Wenn wir also reden von der Macht Allahs subhanahu wa ta'ala, dann ist das eine seiner Eigenschaften. Wenn wir aber reden von der Erde Allahs oder die Engel Allahs, dann sind das keine Eigenschaften und keine Merkmale, und damit sind es auch keine Eigenschaften, sondern das sind Individualitäten. Beispiel dafür, ein Christ hat einmal den Koran Karim als Beweis dafür verwendet, dass Isa a.s. Allah ist. Und da sagt er ganz einfach, weil Allah sagt im Koran über Isa, وَرُوحٌ مِنْهُ وَرُوحٌ مِنْهُ, und Geist von ihm. Also Allah sagte über Isa, dass er Allahs Wort ist und Geist von ihm. Und dann, das ist eine Zuschreibung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Richtig? Und dann hat ein, heißt es in der Geschichte, hat der Gelehrte sich zurückgezogen und überlegt, wie kann er diesem Argument entgegnen. Und es gibt eine Aya im Koran Karim, wo Allah subhanahu wa ta'ala auch sagt, dass etwas Bestimmtes von ihm ist. Und trotzdem ist es nicht Teil von ihm, sondern es ist eine Schöpfung von ihm. Deswegen, wenn man sagt, eine Sache ist von ihm, von Allah, in welcher Hinsicht? In Form einer Eigenschaft oder in Form einer Schöpfung, dass sie von ihm kommt, subhanahu wa ta'ala. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Und die Aya, mit der er das widerlegt hat, könnte ein Christ kommen zu dir und das sagen. Die Aya, mit der er es widerlegt hat, ist die Aya 45, Surat al-Rashiya, Surat al-Jathiya 45:13. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. جَمِيعًا مِنْهُ. مِنْهُ heißt von ihm. Das heißt, er hat euch alles, was in dem Himmel und was auf der Erde ist, dienstbar gemacht. Und alles kommt von ihm. Alles ist von ihm, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, alles ist von ihm, nicht in Form, es ist kein Merkmal. Himmel und Erde sind kein Merkmal. Und er ist ein Geschöpf. Und weil es kein Merkmal ist, ist es ein Geschöpf. Das war die Regel, die wir vorhin erwähnt haben, die wir jetzt hier angewandt haben, auf diese edle Eier. Gehen wir zum 15. Grundsatz. Der 15. Grundsatz lautet, die Namen Allahs sind auf keine bestimmte Zahl beschränkt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zwar im Hadith, Allah hat 99 Namen, 100 weniger einen, wer sie auswendig kennt, wird ins Paradies eintreten. Aber dieser Hadith ist keine Einschränkung der Zahl, sondern er sagt, es gibt 99 Namen, wer diese kennt, wird ins Paradies eingehen. Nur welche das sind, das ist die Frage. Ansonsten, wir wissen aus dem Koran, aus der Sunna, es gibt mehr als 99 Namen, die Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst zugeschrieben hat. Aber welche sind diese 99 Namen? Das ist, was nur Allah weiß. Und denn sprachlich gesehen, wenn ich sage, wenn jemand sagt, ich habe 100 Euro, dann bedeutet das, auch wenn er 200 Euro hat, hat er nicht gelogen. Denn 100 hat er auf jeden Fall. Er hat sogar mehr als 100. Und deswegen, er hat der Prophet nicht gesagt, Allah hat genau 99 Namen oder nur 99 Namen, nicht mehr als das, sondern er sagte 99. Und wer sie auswendig kennt, diese 99, wird ins Paradies eintreten. Und der Beweis dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala mehr als 99 Namen hat, ist ein Hadith bzw. ein Bittgebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er sagte, As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ich bitte dich bei jedem Namen, der dir zusteht. Sammayta bihi nafsak. Bei jedem Namen, mit dem du dich selbst benannt hast. Au allamtahu ahadan min khalqik. Oder den du einem deiner Geschöpfe beigebracht hast, irgendeinem deiner Geschöpfe beigebracht hast. Au anzaltahu fi kitabik. Oder den du in deinem Buch offenbart hast. Au ista'farthu bi au ista'farta bihi fi 'ilmin ghaib 'indak. Das heißt, oder von dem du allein in deinem Wissen um das Verborgene Kenntnis hast. Also gibt es bestimmte Namen Allahs, die nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt, im Verborgenen, der uns nicht mitgeteilt hat. Und wir wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, wenn er am Tag der Auferstehung, wird er sich, nachdem die gesamte Schöpfung sich an ihm wendet, sallallahu alaihi wa sallam, damit er die Fürsprache einlegt für Allah, bei Allah azza wa jal, damit der Tag der Auferstehung endlich beginnt, dann wird er sallallahu alaihi wa sallam zum Throne Allahs gehen, sich dort niederwerfen und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm Lob, Formen des Lobpreisens eingeben, mit denen er seinen Herrn lobpreisen wird, mit denen noch kein Mensch vorher Allah subhanahu wa ta'ala gelobt hat. Das heißt, Allah wird ihm mit Sicherheit Namen und Eigenschaften von ihm eingeben, mit denen er Allah lobt und dadurch wird Allah subhanahu wa ta'ala dann die Fürsprache von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewähren und Allah subhanahu wa ta'ala uns alle von, nicht nur von dieser profitieren lassen, denn von dieser werden alle Menschen profitieren, die Muslime als auch die Kuffar, aber möge Allah uns auch von seiner Fürsprache profitieren lassen, durch die man seine Sünden inshallah vergeben bekommt und durch die man ins Paradies eintritt, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden und dafür bestraft zu werden. Der 16. Grundsatz ist, die Namen Allahs sind allesamt Eigennamen und Beschreibungen, die auf ihre Bedeutung hinweisen und allesamt Beschreibungen des Lobpreises. Das heißt also, wie wir gesagt haben, jeder Name Allah subhanahu wa ta'ala weist auf eine, alle Namen Allah subhanahu wa ta'ala sind nicht bloße Eigennamen, Ism Jamid, sondern sie sind Namen, die aus Bedeutungen abgeleitet sind. Das heißt, sie sind Namen, die Bedeutungen beinhalten. Und wir werden gleich auf ein Beispiel Charatale kommen, auf einen Namen, der Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben wurde, aber korrekterweise keine der Namen Allahs ist. Und die eine der Begründung dafür ist, nämlich weil er keine Bedeutung aufweist. Das ist der Grundsatz Nummer 16. Grundsatz Nummer 17. Manche der Namen Allahs weisen auf mehrere Eigenschaften hin. Manche der Namen Allahs weisen auf mehrere Eigenschaften hin. Wie zum Beispiel, wenn ein Name auf mehrere Merkmale hinweisen kann, also manche Namen sind so. Und dieses Thema beweist uns oder zeigt uns, dass wir nicht nur an den Namen glauben, sondern auch an die Bedeutungen, selbst wenn es mehrere Bedeutungen gibt, die sich aus dem Namen ergeben. Beispiel, sagt der Autor, ist der Allwissende Al-Alim. Wenn Allah von Al-Alim spricht, dann ergibt sich daraus erstens, dass dies einer seiner Namen ist. Zweitens, dass er Wissen hat. Und drittens, dass er subhanahu wa ta'ala nicht nur Wissen hat, sondern dass dieses Wissen sich über alle Dinge erstreckt. Das heißt, er weiß von allem Bescheid. Und diese Form des Glaubens an die Namen der eigentlichen Allahs macht unseren Glauben an den Koran lebendig und bringt uns dazu, nachzudenken über diese Eigenschaften Allahs. Und das ist letztendlich das, was dein Herz stärkt und was dich auch zum Nachdenken bringen wird, wenn du den Koran Karim liest. Denn wenn jemand zu dir sagt, glaube nur an das Wort, aber nicht an die Bedeutungen, dann beraubt er dich des Nachdenkens über die Ayat des Koran Karim und begeht dir gegenüber ein schweres Verbrechen. 18. Die Gruppe der Eigenschaften ist umfassender als jene der Namen. Das ist logisch, denn wir haben ja gesagt, dass jeder Name eine Eigenschaft beinhaltet, aber du darfst nicht aus einer Eigenschaft einen Namen machen. An dieser Stelle möchte ich auf einen Denkfehler hinweisen, den manche Menschen passieren können, wenn sie nicht so gut Arabisch können. Sie haben Arabisch gelernt, aber sie können nicht so gut Arabisch. Ich gebe euch was ich meine. Jetzt nehmen wir ein Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, Wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Wie würden wir das übersetzen? Wer würde das übersetzen? Natürlich, ich hoffe natürlich, dass der jetzt einen Fehler macht. Ist ja klar. Also Fehler nicht machen, inshallah ta'ala. Aber ich meine, ich will es nutzen können. Na, okay. Wallahu alimun alim. Und Allah ist wissend und weise. Wissend und weise. Oder übersetzt man. Nee, kein Problem. Also auf jeden Fall ist es okay, was der Bruder gesagt hat. Oder wird meistens übersetzt sein, allwissend und allweise oder sowas nicht. Okay. Rein grammatikalisch, Arabisch. Für diejenigen, die jetzt Arabisch sprechen unter euch. Rein grammatikalisch. Oder bleiben wir erstmal bei Deutschen. Was ist denn allweise, was ist das grammatikalisch betrachtet? Adjektiv. Ein Adjektiv, richtig? Okay. Und Adim, Hakim, ist auch ein Adjektiv? Eieiei. Die beiden. Are you sure? Are you sure? Rein grammatikal. Auf Arabisch sind die Nomen. Das ist, glaube ich, ein Nomen. Jetzt hast du es gehört, ne? Ich hab's nicht gehört. Also, ja. Ich hab's wirklich gehört. Sehr allweise und Im Arabischen, wie der Bruder gesagt hat, ist ein Nomen. Du willst, kannst du auch sagen Substantiv. Okay? Auf Arabisch Ism. Und der Beweis dafür ist was? Weil es eben ein Tanwin hat. Tanwin ist ein Hinweis darauf. Tanwin ist dieses, das sukkunierte Nun am Ende eines Wortes, das man nur ausspricht, wenn man weiterliest. Das heißt, du sagst Wallahu alimun hakimun, aber ich bleibe stehen, deswegen sage ich Wallahu alimun hakim. Okay? Dieser Tanwin, diese doppelte Dhamma oder doppelte Fatha oder doppelte Kasra, das ist ein Beweis, dass es sich um einen Nomen handelt. Ein Nomen handelt. Okay? Deswegen, ich wollte nur darauf hinweisen, weil dieser Denkfehler, der kann passieren, wenn man aus der deutschen Sprache kommt, dann liest man Wallahu Alim und Hakim und dann wundert man sich, wieso die Gelehrten daraus einen Namen Allahs ableiten. Und dann sagt man sich, Subhanallah, das geht doch nicht. Das ist doch eine Eigenschaft. Allwissend, weise, was soll ich aus weise, der weise machen. Weise ist Adjektiv, der weise ist ein Substantiv. Und das gleiche für alle anderen Beispiele aus dem Koran. Dass man sich nämlich damit verwirren lässt, im Arabischen ist es ein Nomen und im Deutschen wird es als Adjektiv wiedergegeben. Die Sprache hat nicht die gleichen. Dann 19. Die Namen können auf Wesen und Eigenschaft in Form der Übereinstimmung, des Einschlusses und der Notwendigkeit hinweisen. Zu den Grundregeln, zu den erhabensten, nützlichsten und erfordert und zu den nützlichsten Grundregeln, die natürlich erfordert, dass man ein bisschen darüber auch nachdenkt. Und das ist das Schöne, weil wir glauben ja an die Namen und glauben auch an die auf das, was der Name hinweist, gehört, dass dass wir drei Aspekte haben, auf den ein Name hinweisen kann. Wie in der Überschrift, das heißt, entweder Übereinstimmung oder es beinhaltet etwas. Das heißt, entweder der Name stimmt überein mit dem Wesen, mit den Eigenschaften, oder er beinhaltet eine Eigenschaft, oder er erfordert eine Eigenschaft. Oder erfordert eine Eigenschaft. Nehmen wir ein Beispiel dafür. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Erstmal ein Beispiel aus der Welt. Und dann betragen wir es auf die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Das Beispiel ein Auto. Der Begriff Auto, wenn du den Begriff betrachtest in der Hinsicht, dass dieser Begriff sowohl die Räder als auch die Türen, als auch die Fenster, als auch das Lenkrad und so weiter beinhaltet, dann sprechen wir hier von einer Entsprechung. Dann sprechen wir hier von einer Entsprechung. Das heißt, dieser Begriff entspricht all dem, was es beinhaltet. Dieser Begriff gibt wieder alles an einzelnen Eigenschaften, wir reden über Allah, reden von Eigenschaften, hier können wir von Teilen sprechen. Okay? Er beinhaltet alle einzelnen Teile dieses Autos. In dieser Hinsicht übereinstimmt der Begriff Auto mit allem, was dazugehört. Und das nennt man auf Arabisch Mutabaqa. Meint man aber, zum Beispiel nur die Räder, dann sind die Räder in den Begriff Auto mit eingeschlossen, beinhaltet. Richtig? Der Begriff Auto beinhaltet mehr als nur die Räder. Er beinhaltet die Räder und andere Sachen. Aber wenn ich nur die Räder betrachte, dann sind sie ein Teil des Autos. Diese Beziehung zwischen diesen beiden Begriffen nennt man Tadammun. Tadammun wurde hier übersetzt als Einschluss. Ja, Einschluss. Oder Beinhaltung. Ja, kannst du, Einschluss ist vielleicht besser. Dann der dritte Fall ist, worauf das Wort hinweisen kann, das Auto, die Existenz des Autos und die Tatsache, dass da Räder sind und Reifen sind und Lenkrad und weiß ich was, weist auf was hin? Weist darauf hin, dass es einen Hersteller gibt von diesem Auto. Denn ohne Hersteller hat es dieses Auto nicht gegeben. Und es weist darauf hin, dass derjenige, der das hergestellt hat, auch Wissen hat, dieses Auto herzustellen. Diese Beziehung zwischen den Begriffen nennt man Iqtiba oder Lazim. Lazim. Und das wird übersetzt hier als notwendiger Zusammenhang. Als notwendiger Zusammenhang. Das heißt, die Anwesenheit des Autos weist notwendigerweise darauf hin, dass es einen Hersteller gibt. Nehmen wir ein Beispiel aus dem Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Also ich will noch einmal, das zeigt alles, dass wir keine Mu'attila sind. Der Name Al-Khaliq, der Schöpfer. Dieser Begriff weist sowohl auf das Wesen Allahs hin, subhanahu wa ta'ala, als auch auf die Eigenschaft des Erschaffens. In dieser Hinsicht, dass dieser Begriff auf diese beiden Dinge hinweist, das nennen wir Übereinstimmung. Das nennen wir auf Arabisch Mutabaqa. In der Hinsicht, dass dieser Begriff Al-Khaliq auf die Eigenschaft des Erschaffens alleine hinweist, diese Eigenschaft des Erschaffens ist in dem Begriff Al-Khaliq beinhaltet. Deswegen nennen wir das Tadammun oder Einschluss. Eines und anderen beinhaltet. Alle Dinge, die natürlich die Mu'attila nicht glauben. Ja. Dann Al-Khaliq in der Hinsicht, dass er, wenn er etwas erschafft, also wenn du die Schöpfung anschaust, ist es dringend erforderlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Macht hatte, diese Schöpfung zu erschaffen. Denn ohne, wenn er die Macht nicht dazu hätte, das zu erschaffen, hätte er es nicht erschaffen. Also ist die Macht eine Erfordernis aus diesem Begriff der Schöpfung. Und das zeigt, wie gesagt, dass wir nicht nur an den Begriff glauben, sondern auch, was er alles beinhaltet, was alles eingeschlossen ist im Begriff und auch alles, was sich aus dem Begriff ergibt, auch wenn er nicht inbegriffen ist. Al-Khaliq, der Schöpfer, ist eine Sache. Wissen ist was anderes. Aber wie erschafft man, ohne zu wissen, wie man erschafft? Wie erschafft man, ohne die Macht zu haben, die Kraft zu haben, die Stärke zu haben, etwas zu erschaffen? Deswegen, wir glauben an all diese Bedeutungen, diese drei Formen, die man nennt, Mutabaqa, Tawamun und Iltizam. Es gibt einen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo Allah azza wa jalla gesagt hat: "Ana ad-dahr bi yadi al-amr uqallibu al-layla wan-nahar." "Ana ad-dahr" heißt wortwörtlich: "Ich bin die Zeit." Oder "Ich bin die Ewigkeit." "Bi yadi al-amr" heißt "In meiner Hand." In meiner Hand ist die Angelegenheit oder in meiner Hand ist alle Angelegenheit. Denn im Arabischen, der Artikel Al, könnte ich noch erinnern, als ich gesagt habe, Al-Hamdu, heißt, alle Formen des Lobes gebühren Allah. Das Al ist manchmal, weist darauf hin, dass damit alles gemeint ist, als wäre es ein Plural-Name. Als wäre es ein Plural. Ich weiß nicht, was das ist, Fachwort ist, aber warum sagt man Lam al-Istighraq? In diesem Fall genauso. Biyadi al-Amr. Al-Amr ist die Angelegenheit. Aber es wäre sicherlich nicht schön zu sagen, in meiner Hand ist die Angelegenheit. Weil im Deutschen sagst du welche? Und ist auch nicht gemeint, weil im Arabischen ist gemeint jede Angelegenheit. Biyadi al-Amr, yani kullul umur. Jede Angelegenheit ist in der Hand Allah subhanahu wa ta'ala. Uqallibu al-Layla wal-Nahar. Ich wende die Nacht und den Tag. Subhanahu wa ta'ala. So, jetzt ist die Frage, gehört Ad-Dahr zu den Namen Allahs subhanahu wa ta'ala? Ibn Hazm war der Meinung, ja, er gehört zu den Namen Allahs. Und wir sagen, also nicht wir, also ich meine, ich zustimmen, auch die meisten Gelehrten werden sagen, nein. Aus zwei Gründen nicht. Weil erstens der Verlauf des Hadithes darauf hinweist, dass Ad-Dahr nicht einer der Namen Allahs ist. Sondern er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, Entschuldigung, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, بِيَدِ الْأَمْرِ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ heißt, ich wende den Nacht und den Tag. Das heißt, Allah wendet den Nacht in Nacht und Nacht in den Tag. Er wendet, subhanahu wa ta'ala. Und Nacht und Tag ist der Dahr. Die Zeit, Tag und Nacht sind Teile der Zeit. Wir haben zur Zeit. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in diesem Hadith aus, es gibt hier jemanden, der wendet, und es gibt jemanden, der gewendet wird. Es gibt hier einen Muqallib und es gibt einen Muqallab im Arabischen. Muqallib ist derjenige, der wendet, und es gibt einen Muqallab, das ist derjenige, der gewendet wird. Allah ist der, der wendet, und Nacht und Tag ist das, was gewendet wird. Also ist hier auch wieder die Rede von zwei verschiedenen Dingen, und das weist darauf hin, dass eben Allah subhanahu wa ta'ala nicht damit sagen wollte, dass er selbst die Zeit ist, sondern die Zeit ist eine seiner Schöpfungen, subhanahu wa ta'ala, und er selbst ist nicht die Zeit, sondern er ist der Wender der Zeit. Oder, das muss man in Klammern dazu setzen oder dazu denken, ich bin der Wender der Zeit oder ich bin der Herrscher über die Zeit. Also ich bin derjenige, der darüber bestimmt und nicht jemand anderes. Und es geht nämlich darum, dass man, liebe Geschwister, durch den Hadith, es ist nämlich verboten, dass man Allah subhanahu wa ta'ala beleidigt, indem man die Zeit beleidigt. Wie beleidigt man die Zeit, indem man sagt, heute war ein schlechter Tag. Oder das letzte Jahr war ein schlechtes Jahr. So etwas ist eine Beleidigung der Zeit und eine Beleidigung Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil Allah sagt, ich bin die Zeit, ich bin derjenige, der die Zeit hervorgebracht hat. In dem Sinne. Und das ist der eine. Und der zweite Grund ist, ein Textbeweis aus dem Koran Karim. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Allah gehören die schönsten Namen. Schönsten Namen, ein Name kann nur schön sein, wenn er eine Bedeutung beinhaltet. Okay? Oder gibt es einen Namen ohne eine schöne Bedeutung? Ein Name muss eine Bedeutung beinhalten. Und wenn dieser Name keine Bedeutung beinhaltet, das heißt, der Farabi ist ein Ism Jamid, er lässt sich nicht ableiten aus einem anderen, dann ist er kein schöner Name. Und Ad-Dahr ist ebenso. Die Zeit. Ad-Dahr im Arabischen lässt sich nicht ableiten aus einer Bedeutung. Und deswegen sagt der Autor, dass dieses keiner der Namen Allahs ist. Subhanahu wa ta'ala. Aber es zeigt uns, dass auch in gewissen Aqidah-Angelegenheiten kann es sehr wohl auch Meinungsverschiedenheiten geben. Wie dieser Name zum Beispiel. Manche schreiben Allah zu, andere schreiben Allah nicht zu. 20. Der vorletzte Grundsatz das lautet, jene seiner Namen, die auf Eigenschaften hinweisen, sind die volltrefflichsten und vollkommensten ihrer Art. Dass sie vollkommen sind und volltrefflich, haben wir gelernt. Aber auch ihre Art am volltrefflichsten und vollkommen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir, und darauf haben wir bereits hingewiesen, wenn wir also eine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala, eine Eigenschaft von Allah haben, subhanahu wa ta'ala. Und wir brauchen jetzt einen Namen, um Allah mit dieser Eigenschaft zu bezeichnen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat von allen möglichen Namen, die diese Eigenschaft wiedergeben, den schönsten, vollkommensten, vortrefflichsten Namen. Beispiel, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig ins Deutsche zu übersetzen, weil der Autor erwähnt jetzt ein paar Namen, wie sie im Arabischen klingen könnten, aber sie sind nicht so, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat sich einen bestimmten nur davon ausgewählt. Inshallah, wer Arabisch spricht, wird das besser verstehen, aber der Autor sagt, Beispiel, Allah hat sich genannt Al-Alim, der Allwissende, und Al-Khabir, der Allkundige, und nicht etwa Al-Aqil, der Vernünftige, oder der Faqih, der Verstehende, der alles versteht. Ja. Dann hat sich genannt, weil jemand, der versteht, yani, das ist so, wie wenn er die Informationen bekommen hätte müssen. Ja. Aber letztendlich, er versteht, er hat den Verstand, hat das Wissen, aber das ist nicht die gleiche Bedeutung wie Al-Alim, der alles weiß. ohne dass er es vorher gelernt bekommen hat. Er sagt genauso, der Allhörende, Al-Sami' Al-Basir, der Allsehende und nicht Al-Sami'. Al-Sami' würde auch bedeuten, er kann hören. Aber Al-Sami' ist im Arabischen volltrefflicher, was die Ausdrucksweise angeht und bedeutender als Sami'. Ja, das muss man einfach so hinnehmen. Und dafür gibt es mehrere Beispiele, die aufgelistet werden. Und deswegen die Gefahr ist jetzt hier, oder was dir gesagt werden soll, verlass dich auf die Namen, die Allah sich gegeben hat. Und erfinde bitte keinen neuen Namen. Wenn du deinen neuen Namen erfindest, es kann sein, dass dieser neue Name nicht so schön ist wie der alte. Ein Beispiel, der bekannt ist unter den Leuten, deswegen weise ich darauf hin. Allah subhanahu wa ta'ala wird von manchen Leuten genannt als Satir. Viele sagen, ja, Satir. Oh, du. Satir ist der Verdeckende. Der Verdeckende gemeint ist, dass er, subhanahu wa ta'ala, deine Sünden verdeckt und dich nicht bloßstellt unter den Leuten. Denn wie viele Sünden hast du, lieber Bruder, gemacht, von denen, yani, ich bin sicher, wenn unser einer die Sünden des anderen kennen würde, wir würden hier nicht noch zusammensetzen. Wir alle fliehen voneinander. Allah wird aber nicht, also was die Gelehrten gesagt haben, ist, dass As-Satir kommt nicht im Koran vor und auch nicht in der authentischen Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern was vorkommt, ist ein anderer Name, und zwar As-Sittir. As-Sittir ist grundsätzlich die gleiche Bedeutung grundsätzlich wie Satir, aber sprachlich gesehen ist es beeindruckender und bedeutsamer. Im Sinne von, er ist derjenige, der nicht nur die Sünden der Menschen verdeckt, sondern er ist derjenige, der die Sünden der Menschen häufig verdeckt. Häufig verdeckt. Das beginnt. Das Ähnliche zum Beispiel, es gibt zwei Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Einer heißt Ghafir, anderer ist Ghafur. Inshallah, wenn ihr es auch in der arabischen Sprache noch lernt, inshallah, der Grammatik. Es gibt Fa'al und Fa'ul. Das reimt sich genauso. Das ist die Wort, eine der Wort, alles, was in diesem Sinne. Ja, Modellverben, Modalverben. Modalverben, ja, jetzt habt ihr es gehört. Ja. Also, Verben, die, oder Worte, je nachdem. Modalverben. Was? Modalverben, die Schüler sitzen da. Jetzt bloß nicht, ich stelle es nicht bloß bitte. Also wir haben zum Beispiel Ghafir. Ghafir ist jemand, der die Sünden vergibt. Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Ghafir. Aber er subhanahu wa ta'ala ist auch Al-Ghaffar. Und Ghaffar ist eine Steigerungsform von Ghafir. Und er ist auch Ghafur. Ghafur ist auch eine Steigerungsform von Ghafir. Und genauso würde ich sagen, Satir bedeutet, der die Sünden verdeckt, aber Sittir ist eine Steigerungsform von Satir. Also wenn du sagst, ja Satir, als würdest du ihm weniger zuschreiben, als ihm zusteht, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, diese Sachen, wir schalten unsere Vernunft aus, wenn es darum geht, was dürfen wir ihm zuschreiben, im Sinne von, dass wir selbst erfinden, sondern wir schreiben Allah das zu, was er selbst, subhanahu wa ta'ala, sich selbst zugeschrieben hat, subhanahu wa ta'ala. Und wir kommen zum letzten Grundsatz. Ist ein einfacher Grundsatz. Im letzten Grundsatz, liebe Geschwister, geht es einfach darum, über die Transitivität und die Intransitivität. Das ist einfach nichts Kompliziertes. Es geht einfach darum, dass die Gelehrten, die Geschwister, sie machen sich Mühe und schauen die Eigenschaften Allahs und wir glauben an die Bedeutung, die dahinter stecken und wir beschäftigen uns gerne damit, weil das das Edelste, was es überhaupt gibt. Und wir sehen, dass die Namen Allah subhanahu wa ta'ala, manche von ihnen sind, kann man sagen, Eigenschaften, die auf ihn subhanahu wa ta'ala beschränkt sind. Das heißt, seine Wirkung zeigt sich nicht direkt seinem Geschöpf. Die anderen Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, deren Wirkung zeigt sich direkt seinem Geschöpf. Ich nehme ein Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt im Quran Karim, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Hiernach hat er sich über den Thron erhoben. Das ist eine Eigenschaft Allahs, Eigenschaft seiner Handlung. Aber welche Auswirkung hat das für uns direkt? Allahu a'lam. Ich sage nicht keine, aber ich sage, es ist keine offensichtliche, die wir kennen. Natürlich indirekt irgendeine hat es, im Sinne von, dass Allah es erwähnt hat, dass wir daran glauben, dass wir Hasanat dafür bekommen. So, das ist klar. Aber gemeint ist die Eigenschaft an sich. diese Handlung Allah subhanahu wa ta'ala. Aber ein anderer zum Beispiel, das Erschaffen. Das Erschaffen, klar, dadurch wird etwas hervorgebracht. Und auch zum Beispiel die Vergebung. Also das ist eine Eigenschaft von ihm, aber davon hast du was, denn dadurch wird Allah subhanahu wa ta'ala dir deine Sünden inshallah ta'ala vergeben. Wir kommen zum Ende, in dem wir nur ein kleines Nachwort sagen möchten. Und zwar, das gesamte Thema, das wir behandelt haben, kann man zusammenfassen in einer einzigen Ayah des Quran al-Karim. Und diese edle Ayah bezeichnete Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala als die Achse, um die es sich bei den als die Achse, um die sich die Eigenschaften Allahs beständig drehen. Und das ist die Achse, um der es alles geht. Und zwar, das ist die Ayah, wer sie immer noch nicht weiß, Allahu A'lam, nach drei Tagen weiß ich nicht, ob ihm noch zu helfen ist. Wer weiß, was ist die Ayah im Quran Karim? Ah, ich gucke jetzt nicht, wie er sagt. Ja. Wer weiß, was die Ayah? Einfach sagen. Laysa kamithli shay, barakallahu fiik. Laysa kamithli shay, wa huwa as-sami' al-basir. Das ist die entscheidende Ayah im gesamten Kapitel von A bis Z. Denn das Tolle an dieser Ayah ist, und das möchten wir uns jetzt zu guter Letzt ein bisschen nur anschauen. Wir haben gelernt, dass wir an die Eigenschaften Allahs glauben müssen, so wie sie dastehen. Und wir haben auch gelernt, dass wir, wenn wir Allah eine Eigenschaft zuschreiben, sie nicht mit Geschaffenem gleichsetzen dürfen. Und das ist alles in dieser Ayah beinhaltet. Allah sagte, nichts ist ihm gleich. Das ist eine Widerlegung des Tamthil. Also gibt es kein Tamthil. Und gleichzeitig, das heißt gegen die Mumathila, gegen die Mushabbiha, ist das erste Argument erbracht. Und der zweite Teil der Ayah, wo sich Allah das Hören und Sehen zuschreibt, er sagte, wa huwa as-sami' al-basir, das heißt, er ist der Allhörende und der Allsehende. Ich übersetze die Ayah immer wie folgt: Nichts ist ihm gleich und dennoch ist er der Allhörende und der Allsehende. Nichts ist ihm gleich und trotzdem, o ihr Gläubigen, müsst ihr mir diese Namen zuschreiben und was es an Bedeutung und beinhaltet. Deswegen, diese Ayah ist gleichzeitig auch eine Antwort auf alle, die Ta'wil machen, auf alle, die die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala leugnen und interpretieren. Denn ich erinnere noch einmal dran, in der Ayah heißt es, As-Sami', das ist der Hörende wortwörtlich. Al-Basir ist der Sehende wortwörtlich. Wir sagen zwar im Deutschen öfter der Allhörende, Allsehende, weil wir einen Unterschied machen möchten zwischen den Geschöpfen und Allah subhanahu wa ta'ala. Am Arabischen steht eigentlich, nichts ist ihm gleich und trotzdem ist er der Hörende und der Sehende. Er kann hören und trotzdem ist sein Hören nicht so wie das Hören der Geschöpfe. Er kann sehen und trotzdem ist nicht sein Sehen genau wie das Sehen der Geschöpfe. Deswegen hat Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala diese Ayah als die Achse bezeichnet, um der sich die gesamten Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala drehen. Denn wer sie verstanden hat, kann inshallah ta'ala Allah azza wa jal alles zuschreiben, was er sich selbst zugeschrieben hat, und unter der Bedingung, dass er es eben nicht mit Geschaffenem gleichsetzt. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa taslima kathira. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen, liebe Geschwister, für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit.